Die Geschichte der Deutschen von Wilhelm von Sternburg. Ein Hörbuch aus dem Campus Verlag. Die Kelten im Süden, im Norden die Germanen. Obwohl die nationalen Verkünder im 19. und 20. Jahrhundert etwas ganz anderes behaupten, ist es eine Realität. Die Deutschen als Volk treten erst sehr spät in die Geschichte ein. Im Vergleich zu den Hochkulturen der Ägypter, Griechen oder Römer geht es in West-, Mittel- und Nordeuropa noch lange urzeitlich zu. Schrift, Baukunst, Wissenschaften, Bodenbearbeitung und Alltagstechnologie erleben im Nahen Osten und in Asien bereits eine Blütezeit, als die Menschen nördlich der Alpen noch unter primitivsten Bedingungen zu überleben versuchen. Es sind nicht Germanen, erst recht nicht Deutsche, die das Land als Erste besiedeln. Die bäuerlich-kriegerischen Stämme, die in der Steinzeit in West- und Mitteleuropa leben, kommen vermutlich aus Zentralasien und sie wandern über Südosteuropa ein. Ihre Sprache ist bis heute unbekannt. Wir nennen sie Indogermanisch, ein Begriff, in den Herkunfts- und neues Siedlungsgebiet einfließen. Während der Bronze- und Eisenzeit, also etwa in den letzten zwei Jahrtausenden vor Christus, erscheinen immer wieder neue Völker an den Rändern des europäischen Kontinents und gewinnen rasch die Oberhand über die Altsiedler. Im südlichen Mittel- und in Westeuropa sind das die Kelten, im Norden die Germanen. Die ersten Völkerschaften sind die Kelten. Sie bestimmen etwa vom 6. Jahrhundert vor bis zum 1. Jahrhundert nach Christus die Geschichte Westeuropas. Die Anfänge liegen weitgehend im Dunkeln, aber wir wissen, dass sie aus dem Voralpenraum in den Westen und Süden des Kontinents ausschwärmen und schließlich die Normandie und die Bretagne, die britischen Inseln, Teile Italiens und der iberischen Halbinsel und sogar die heutige Türkei erreichen. Deutliche Spuren der keltischen Sprache sind noch heute in Irland, Schottland, der Schweiz und Nordfrankreich zu finden, wo nach wie vor von einer Minderheit gälisch, rätoromanisch und bretonisch gesprochen wird. Über die Herkunft der Germanen wissen wir ebenfalls nur wenig. Erstmals taucht ihr Name, der wahrscheinlich aus dem Keltischen stammt, im 4. Jahrhundert vor Christus auf. Ihre Urheimat liegt in Nord- und Nordwestdeutschland, in Dänemark und im südlichen Skandinavien. In ihrer Frühzeit sind sie in zahlreiche, in der Regel nicht allzu große Völkerschaften zersplittert. Ihre Gemeinsamkeiten beschränken sich zunächst auf die kultischen Rituale und die Sprache. Erst allmählich führen die immer neuen Wanderungen zu größeren Zusammenschlüssen, die dann die Goten, Alemannen, Sachsen und viele andere Stämme zu einer wachsenden Gefahr für das römische Imperium werden lassen. Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus dringen germanische Stämme bis an die Weichsel, die obere Elbe, die Donau und den Rhein vor. Sie erreichen damit auch keltische Siedlungsgebiete. Schon 113 vor Christus ziehen die Volksstämme der Kimbern und Teutonen über die Grenzen des Römischen Reiches und schlagen dessen Heere in mehreren Schlachten. Erst 12 Jahre nach dem Beginn ihres Kriegszuges werden sie in Oberitalien vernichtend besiegt. Völlig erobert haben die Römer Germanien nie. Caesar kann in einem achtjährigen Krieg die benachbarten keltischen Gallier unterwerfen. Sein Nachfolger, Kaiser Augustus, stärkt die römische Position an der Rheingrenze, um den Beutezügen germanischer Stämme nach Gallien entgegenzutreten. 74 nach Christus beginnen die römischen Besatzer, den Limes zu bauen, einen 6 Meter breiten Grenzgraben, hinter dem ein Palisadenwall errichtet wird. Die beiden germanischen Provinzen mit den Hauptorten Mainz und Köln, die die Römer hinter dem Limeswall gründen, können sie über Jahrhunderte halten. Trier wird im 3. Jahrhundert sogar zum römischen Kaisersitz und damit zur Metropole des Weströmischen Reiches. Ein Imperium zerbricht. Das Christentum entsteht. Zwei Ereignisse in diesen bewegten Zeiten prägen die Geschichte Europas und damit auch Deutschlands. Der Aufstieg des Christentums zur römischen Staats- und zur Weltreligion und die Teilung des römischen Imperiums in einen östlichen, griechisch-orientalischen und einen westlichen Herrschaftsbereich. Kaiser Konstantin der Große erobert im 3. Jahrhundert Byzanz und macht die Stadt am Bosporus, sie heißt bald Konstantinopel, später dann Istanbul, zur neuen Hauptstadt des Imperiums. In Rom regiert künftig ein weströmischer Kaiser, formell dem Herrscher in Byzanz untergeordnet. Das weströmische Reich, innerlich von Parteienkämpfen zerrissen, hat den Eroberungszügen der Germanen kaum noch etwas entgegenzusetzen. Der Westgote Alarich marschiert 410 mit seinem Heer in Rom ein. Wenige Jahre darauf gründen die Westgoten ein Reich in Gallien und Spanien. Die Vandalen ziehen von Spanien nach Nordafrika, erobern Karthago und fallen 455 in Rom ein. 476 stürzt Byzanz den letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus. Ein Weltreich ist untergegangen. Ganz anders Byzanz. Mehr als 1000 Jahre widersteht das östliche Reich allen Angriffen, bis es schließlich die osmanischen Truppen einnehmen. Neben allen Kriegen, Belagerungen und Völkerwanderungen gibt es noch etwas, das die Verhältnisse nachhaltig verändern wird. Das Christentum. Im Imperium Romanum werden seine Anhänger zunächst grausam verfolgt. Erst Konstantin der Große fördert als erster römischer Kaiser den neuen Glauben, beendet die Christenverfolgung und macht Byzanz zu einer christlichen Metropole. Bis zum Jahr 300 hat sich das Christentum über die östliche Reichshälfte bis nach Italien, Gallien und Spanien ausgebreitet. Im Jahr 380 wird es zur Staatsreligion. Der bedeutendste der zahlreichen Germanenkönige, die auf dem Boden des sich auflösenden Weströmischen Reiches eigene Herrschaftsgebiete errichten, ist der Ostgote Theoderich der Große. Formal dem Herrscher in Konstantinopel unterstellt, errichtet er ein eigenständiges Königreich mit Sitz in Ravenna. Schon wenige Jahre nach seinem Tod endet das ostgotische Königtum in Italien. Das Mittelalter. Die Karolinger einen das Frankenreich und teilen es wieder. Nach den Goten bestimmen die Franken die europäische Geschichte. Die Franken ist ein Sammelbegriff für verschiedene germanische Völkerschaften, die ursprünglich zwischen Rhein und Weser siedeln und schon seit Mitte des 3. Jahrhunderts immer wieder in das Römische Reich eindringen. Der erste berühmte Franke ist der Merowinger Chlodwig, der von 466 bis 511 nach Christus lebt. Er gilt als der Gründer des Fränkischen Reiches und residiert in Paris. Unter den Merowingern liegt die Macht nicht bei den Königen, sondern bei den sogenannten Hausmeiern. Diese regieren das Reich und vererben ihr Amt an die Söhne. Pippin der Ältere ist der erste Hausmeier. Karl Martell, Sohn Pippins des Mittleren, besiegt die Araber 732 in der Schlacht von Poitiers und bewahrt so das Frankenreich vor der muslimischen Eroberung. Schließlich stürzen die Hausmeier die Merowinger und setzen sich selbst die Königskrone auf. Pippin der Jüngere lässt sich 3 Jahre nach der Geburt seines ältesten Sohnes zum König ausrufen. Er gehört zum Geschlecht der Karolinger. Unter seinem Sohn Karl dem Großen erreicht das Fränkische Reich dann eine Ausdehnung, die es in den Augen der Zeitgenossen zum Nachfolger des römischen Imperiums macht. Karl der Große errichtet eine neue Ordnung im Karolingischen Reich. Seine Kriegszüge vergrößern das fränkische Herrschaftsgebiet. Vor allem die jahrzehntelangen Kämpfe gegen die Sachsen fordern ihn immer wieder aufs Neue heraus. Als seine Truppen schließlich siegen, kommt es zu einer grausamen Machtdemonstration. Der König lässt bei Pferden über 4000 Gefangene hinrichten. Es handelt sich um die sächsische Adelselite. So erzwingt er nicht nur die Unterwerfung der Sachsen, sondern auch ihre Missionierung. Auf Bitten des Papstes unterwirft er die Langobarden und setzt sich auch die langobardische Königskrone aufs Haupt. Im Jahr 800 ist Karl auf dem Höhepunkt seiner Macht. Papst Leo III. Krönt den König der Franken und Langobarden zum Kaiser. Als Karl der Große 814 stirbt, hinterlässt er ein äußerlich geeintes Reich. Nachfolger Karls wird sein Sohn Ludwig. In seinen Herrschaftsjahren beginnt der allmähliche Niedergang der Karolinger. Andere Herrscherhäuser steigen auf und erheben immer nachdrücklicher Anspruch auf Mitsprache. Die vielen Adelsfehden, die sie untereinander austragen, zerstören zahlreiche Landstriche und bedrohen die Königsherrschaft. Die sich bekämpfenden Kaisersöhne Lothar, Ludwig und Karl einigen sich 843 in der Reichsteilung von Verdun auf die Grenzen ihrer jeweiligen Herrschaftsgebiete. Lothar, der formal die Kaiserkrone trägt, erhält das Mittelreich, das sich in einem schmalen Landstreifen von der Nordsee bis ans Mittelmeer hinzieht, Aachen und Rom umfasst, im Osten vom Rhein und im Westen von Schelde, Maas und Rhone begrenzt ist. Sein Bruder Karl herrscht in West- und Ludwig in Ostfranken, zu dem die Bischofssitze Mainz, Worms und Speyer gehören. Die Territorien, die West- und Ostfranken zugeschlagen werden, bilden in ihren Grundzügen über die kommenden Jahrhunderte hinweg die Gebiete, die später Frankreich, Westfranken und Deutschland, Ostfranken heißen. Das Mittelreich hingegen zerfällt. Um dessen Länder werden Deutsche und Franzosen im Laufe der Jahrhunderte erbitterte Schlachten führen. 111 Jahre nach der Kaiserkrönung Karls des Großen endet die Herrschaft der Karolinger in Ostfranken. Während in Westfranken mit Karl dem Einfältigen noch ein echter Karolinger die Königswürde erhält, wird in Ostfranken mit Arnold von Kärnten ein illegitimer Spross des Kaiserhauses König. Sein Nachfolger und unmündiger Sohn Ludwig, das Kind, stirbt 911. Und mit ihm der letzte Karolinger. Ottonen und Salier, die ersten deutschen Kaiser. Franken und Sachsen wählen 911 den fränkischen Herzog Konrad zum neuen König. Auch die Schwaben und die Bayern erkennen den neuen Herrscher an. Mit seinem Nachfolger Heinrich I. beginnt die Königsherrschaft der Sachsen oder, wie sie die Historiker später nennen werden, der Ottonen. Heinrich I. sieht sich noch ganz in der Nachfolge des fränkischen Königtums. Er empfindet sich nicht als deutscher König, sondern als Rex Francorum Orientalium. Unter dem Kaisergeschlecht der Ottonen beginnt zögernd die deutsche Geschichte. Erst im 11. Jahrhundert sprechen die Dokumente ganz selbstverständlich von einem deutschen Königreich. 936 wird der älteste Sohn von Heinrich I. in Aachen zum König gekrönt. Mit seiner Herrschaft beginnt eine neue Glanzzeit fränkisch-sächsisch-deutscher Herrschergeschichte. Otto I. wird schon zu Lebzeiten wohl vor allem deswegen der Große genannt, weil er die Verhältnisse in Ostfranken und später in Italien stabilisiert. Durch seine Heirat mit Adelheid, der Witwe des italienischen Königs Lothar, erlangt Otto I. die langobardische Königskrone. Damit gehören nach Lothringen, das sein Vater Heinrich an das Reich gebunden hat, nun auch Nord- und Teile Mittelitaliens zum Herrschaftsbereich der Ottonen. Otto II., schon 961 in Aachen zum König und 967 in Rom zum Kaiser gekrönt, folgt seinem Vater als Alleinherrscher. Er stirbt mit 28 Jahren am 7. Dezember 983 in Rom. Sein Sohn Otto III. Übernimmt 994 das Amt und lässt sich in Rom zum Kaiser krönen. Nach seinem Tod gerät das Reich in eine neuerliche Krise. Unter mehreren Thronkandidaten gelingt es schließlich Heinrich IV. Von Bayern, dem Urenkel von König Heinrich I., die Königswürde zu erringen. Der Mainzer Erzbischof krönt ihn als Heinrich II. Zum König. 1024 stirbt der inzwischen zum Kaiser gekrönte letzte Ottone. Sein Nachfolger ist Konrad II. Aus der Familie der Wormsgau-Grafen. Um an ihre fränkische Herkunft zu erinnern, werden sie Salier genannt. Dieser Name verweist auf die älteste Aufzeichnung des fränkischen Rechts, die Lex Salica. Die Salier stellen mit Konrad II. Und seinen drei Nachfolgern, die den Namen Heinrich tragen, die deutschen Herrscher der nächsten knapp 100 Jahre. Zu dieser Zeit beginnen die Nachbarn im Süden und im Westen nun ganz selbstverständlich vom Regnum Teutonicum, also vom Deutschen Reich, zu sprechen. Sie meinen damit das nördlich der Alpen gelegene Land, zu dem politisch auch Italien und Burgund gehören. Ihre Bewohner nennen sie Teutonici. In der deutschen Geschichte ist Kaiser Friedrich I. die vielleicht sagenumwobenste Gestalt des Mittelalters. Kaum mehr als 100 Jahre nach seinem Tod verbreitet sich die Legende, der alte Kaiser säße mit seinem langen roten Bart, daher sein Beiname Barbarossa, an einem großen Tisch im zwischen Harz und Thüringer Wald gelegenen Kyffhäuserberg und warte auf seine Wiederkehr. Das Königtum der Staufer dauert nur rund 120 Jahre. Seine großen Herrscher sind Friedrich I. und sein Enkel Friedrich II. In dieser Zeit blüht das Rittertum auf und die wirtschaftliche Entwicklung nimmt deutlich zu. Friedrich I. ist von imposanter Gestalt. Sein vielfacher persönlicher Auftritt bei den Turnierkämpfen seiner Ritter macht ihn populär. Er zeigt sich dem Volk als gläubiger Diener Gottes. Schließlich bleibt auch sein ungewöhnlicher Tod unvergessen. Auf dem Weg nach Jerusalem ertrinkt der Kaiser in Kleinasien beim Baden. Zu seinen großen Leistungen zählt, dass er das Kaisertum ein Stück vom Einfluss der Kirche befreien kann. Er stärkt die Königsrechte in der Reichskirche und findet in den deutschen Bischöfen wichtige Unterstützer seiner Politik. Durch seine zweite Ehe mit Beatrix von Burgund erringt Friedrich I. die burgundische Königskrone. Er herrscht nun über Deutschland, Italien und Burgund. Am Ende seines Lebens ist der deutsche Staufer Kaiser der unumstrittene Führer der abendländischen Christenheit. Unter seinem Enkel Friedrich II. Erlebt das Stauferreich seinen letzten Höhepunkt. Dieser Friedrich, der in Italien geboren wird, von Sizilien aus sein Reich regiert und nur wenige Male in Deutschland weilt, muss sich allerdings mit Gegenkönigen und einem wiedergestärkten Papsttum auseinandersetzen. Das Ende der Staufer ist tragisch. Die Päpste bekämpfen Friedrichs Söhne, Konrad und Manfred sterben früh. Der Enkel Konradin, gerade mündig geworden, bringt ein großes Heer zusammen, um gegen Karl von Anjou zu bestehen, mit dem sich der Papst verbündet und den er mit Sizilien beleiht, einem Besitz der Staufer. Konradin verliert die entscheidende Schlacht. Am 29. Oktober 1268 wird er in Neapel hingerichtet. Auf dem Weg in die Neuzeit. Mit dem Ende der Staufer erlebt Deutschland zunächst die zwei Jahrzehnte des sogenannten Interregnums, einer politischen Zwischenzeit voller Unruhe und Umbrüche. 1273 beginnt eine neue Epoche. Mit Rudolf I. trägt erstmals ein Habsburger die deutsche Königskrone. Ab 1378 erlebt Europa zahlreiche Doppel- und Gegenpäpste, die in Rom und in Avignon residieren. Der Einfluss der Kirche auf die politischen und kulturellen Entwicklungen in Europa bleibt zwar noch lange erhalten, aber gegenüber den Jahren des Hochmittelalters ist er deutlich gesunken. Im Kampf um die weltliche Macht in Deutschland schält sich immer klarer ein Dualismus zwischen König und Kurfürsten heraus. Die Fürsten herrschen über große Territorien und sie bestimmen die Reichspolitik mit. Der Einfluss der Könige auf die Entscheidungen in den Fürstentümern ist dagegen nur gering. Während beim westlichen Nachbarn Frankreich die Nachfolgedynastie der Karolinger bis ins 14. Jahrhundert hinein regierte, haben sich im gleichen Zeitraum in Deutschland mehr als ein halbes Dutzend Adelsgeschlechter im Königsamt abgelöst. Drei Großdynastien sind es vor allem, die im Spätmittelalter die deutschen Könige stellen. Die österreichischen Habsburger, die bayerischen Wittelsbacher und die Luxemburger. Schon 1254 taucht der Begriff Heiliges Römisches Reich auf. Wie ihre Vorgänger sehen sich die deutschen Könige des Spätmittelalters als Beschützer der Kirche und in der Nachfolge des römischen Imperiums. Obwohl das Reichsgebiet mit wechselnden Grenzverläufen auch romanische und slawische Territorien umfasst, wird ab dem 15. Jahrhundert der Zusatz deutscher Nation angefügt. Bis 1806 wird der Name Heiliges Römisches Reich deutscher Nation seine Gültigkeit besitzen. Auf in die Städte. Im 11. und 12. Jahrhundert werden die alten Siedlungsgebiete beträchtlich ausgeweitet. Gerodete Wälder, trockengelegte Sumpflandschaften und der Deichbau an den Küsten tragen erheblich zur Gewinnung neuer Anbau- und Wohnregionen bei. Eine besondere Rolle dabei spielt die Kolonisierung des Ostens durch deutsche Einwanderer. Den kriegerischen Eroberungen folgen in der Regel bäuerliche Siedler, die sich später auch in Schlesien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Polen oder Siebenbürgen niederlassen. Städte- und Klostergründungen verstärken diesen Landausbau im Osten. An den großen Strömen Mittel- und Westeuropas entstehen in die Zukunft weisende Stadtlandschaften. Die Flüsse sind im Mittelalter die wichtigsten Handelsstraßen. Der Rhein mit den dort gelegenen großen Handels- und Messeplätzen ist zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert die Hauptschlagader Deutschlands. Nicht anders sieht es an den Küsten aus, wo Hafenstädte wie Amsterdam, Venedig oder Hamburg im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters zu wohlhabenden und einflussreichen Handelsorten werden. Zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert gewinnt die Hanse als Zusammenschluss der Kaufmannschaften mehrerer bedeutender europäischer Hafenstädte eine nicht nur wirtschaftlich, sondern auch machtpolitisch herausragende Position. Führend sind die Städte an den Nord- und Ostseeküsten. In ihrer hohen Zeit reichen die Privilegien der Hanse bis weit ins Innere Deutschlands hinein. Neben den Hafenstädten oder Siedlungen an den Flussufern zählen bald auch Nürnberg, Münster, Osnabrück oder später der Messeplatz Leipzig zu den bedeutenden Handelsmetropolen. In ihnen bilden sich Bürgergesellschaften heraus, deren Lebensart und Moralvorstellungen die kommenden europäischen Gesellschaften prägen. Ab dem 11. Jahrhundert nimmt in Europa der Frühkapitalismus immer deutlicher Gestalt an. Der Kaufmann gründet die Fundamente der Bürgergesellschaft, die sich in den Städten bildet. Das Geld gewinnt immer mehr an Macht. Die kulturellen Wurzeln des Kapitalismus liegen in diesen mittelalterlichen Jahrhunderten. Nicht der Adel, sondern Kaufleute schaffen sie. Schon an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit sind ihre Entscheidungen kaum weniger wichtig als die der Fürsten und ihrer Generale. Das Alte Reich. Mit Blick auf Deutschland sprechen die Geschichtsschreiber häufig vom Alten Reich, wenn sie von den Jahren zwischen 1500 und 1806 berichten. Damit wollen sie diese Epoche vom neuen Kaiserreich absetzen, das 1871 gegründet wird. Um 1500 beginnt das Zeitalter, in dem sich die europäischen Nationalstaaten herausbilden, wie wir sie heute kennen. Frankreich, Spanien oder England entwickeln zentrale Herrschaftssysteme. Das Reich der Deutschen dagegen bleibt weiterhin machtpolitisch ein bunter Teppich. 1493 wird der Habsburger Maximilian I. deutscher König. Unter seiner Herrschaft kommt es auf Drängen der Kurfürsten zu wichtigen Reformbeschlüssen. Auf dem Reichstag von Worms verkünden sie den ewigen Landfrieden. Er soll die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Gewalten, die in Deutschland herrschen, in friedlichere Bahnen lenken. Reichsfürsten, Reichsgrafen, die geistlichen Würdenträger, der Reichsrat, dazu die sich weitgehend selbst regierenden Städte, hier sammeln sich die politischen Kräfte, die über die Geschicke Deutschlands bestimmen. Die wichtigsten Entscheidungen fallen auf den regelmäßigen Treffen der Kurfürsten, deren machtpolitisches Privileg die Königswahl ist. Sie sind die eigentlichen Herrscher im Reich. Reichshofrat und Reichskanzlei werden in Wien angesiedelt, wo die Habsburger residieren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, stellen sie bis 1806 die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die Reformation spaltet das Land. Im Jahr 1517 veröffentlicht der Augustinermönch und Doktor der Theologie Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen. Dies ist der Beginn der Reformation, die nicht nur die Kirche, sondern ganz Europa spalten wird. Besonders aber stürzt sie die deutsche Politik in einen Dauerkonflikt, der schließlich 100 Jahre nach Luthers Revolte in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges einmündet. Martin Luther zählt zweifellos zu den großen Gestalten der deutschen und auch der europäischen Geschichte. 1507 wird er zum Priester geweiht. Er erwirbt den Titel eines Doktors der Theologie und wird Professor an der Wittenberger Universität. In seinen 95 Thesen kritisiert er scharf den einträglichen Ablasshandel der Kirche. Obwohl der Papst mit einem Ketzerprozess droht, ist Luther nicht gewillt nachzugeben. Leo X. schickt eine Bulle, die ihm mit dem Kirchenbann droht. Auch das zeigt keine Wirkung. 1521 fordert Kaiser Karl V. ihn auf, beim Reichstag in Worms zu erscheinen. Luther kommt an den Rhein, aber er widerruft nicht. Es wird die Reichsacht über ihn verhängt. Das Wormser Edikt verbietet jede Unterstützung Luthers. Um seinen Hochschulprofessor zu schützen, lässt ihn Kurfürst Friedrich der Weise durch einen fingierten Überfall entführen und zur Wartburg bringen. Unter dem Decknamen Junker Jörg beginnt Luther hier mit seiner bahnbrechenden Bibelübersetzung. Er kehrt nach Wittenberg zurück, nimmt seine Lehrtätigkeit wieder auf und veröffentlicht zahlreiche Schriften. Nach dem Wormser Edikt von 1521 bestimmt die Reformation die deutsche Politik. Deutschland ist nun konfessionell zweigeteilt. Im Reichstag kommt es häufig zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden konfessionellen Lagern. Die evangelischen Mitglieder legen immer wieder Protest ein, daher der Begriff Protestanten, wenn die Katholiken ihre Mehrheit rücksichtslos zur Durchsetzung eigener Interessen nutzen. Das Misstrauen der Protestanten führt schließlich 1531 zur Bildung des Schmalkaldischen Bundes. Er ist als Verteidigungsbündnis gedacht, wird aber vom Kaiser nicht ganz zu Unrecht als Provokation empfunden. Er geht mit militärischen Kräften gegen die Evangelischen vor und besiegt sie. Aber die Lage bleibt gespannt, denn Karls Popularität in Deutschland ist inzwischen beträchtlich gesunken. Er kann nicht verhindern, dass Frankreich Metz einnimmt und bis an den Rhein vorstößt. Ohne Geld und ohne Truppen muss er in diesem Konflikt sogar über die Alpen nach Italien fliehen. Das Machtvakuum im Reich nutzen Markgrafen und andere Territorialherren zu Raubzügen in den Nachbarregionen. Der Kaiser kann aus der Sicht seiner Untertanen die ihm auferlegte Rolle als Friedensbewahrer in Deutschland nicht mehr glaubhaft ausfüllen. Karl braucht zudem die Stimmen der evangelischen Kurfürsten, um seine Nachfolge zu sichern. Die Krise des Reiches erzwingt es schließlich, auf dem Augsburger Reichstag von 1555 einen Friedenskompromiss zu finden, dem auch der Kaiser zustimmen muss. Karl V. resigniert und geht in ein Kloster. Die Verhandlungsführung in Augsburg überlässt er seinem zweiten Sohn Ferdinand. Die erhoffte Wahl des Stammhalters, Philipp, zum kaiserlichen Nachfolger für das Gesamtreich, kann er bei den Kurfürsten nicht mehr durchsetzen. In Deutschland herrscht jetzt Ferdinand, der Erste, als Kaiser und König. Philipp, der Zweite, erhält Spanien und die Niederlande. Der Augsburger Religionsfriede schafft ein Grundgesetz mit 144 Paragraphen. Er soll den konfessionellen Streit im Reich beenden. Katholiken und Lutheraner garantieren sich wechselseitige Toleranz. Der Dreißigjährige Krieg. Die Polarisierung zwischen Katholiken und Protestanten führt schließlich zum Krieg. Klar wird dies schon im Jahr 1608, als der Reichstag von Regensburg wegen unüberbrückbarer Gegensätze der beiden Parteien platzt und in unmittelbarer Folge zwei Bündnisse gebildet werden: die Evangelische Union und die Katholische Liga. Die protestantischen Böhmen proben den Aufstand, da sie sich durch Maßnahmen der Gegenreformation in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt sehen. Als Ferdinand II. Eine Gesandtschaft von Wien nach Prag schickt, um die Rebellen zur Ordnung zu rufen, werfen diese die Diplomaten aus einem Fenster der Prager Burg. Der Prager Fenstersturz wird zum unmittelbaren Anlass des Kriegsausbruchs. Ferdinand schickt seine Truppen nach Prag. 1620 kommt es vor den Toren der Stadt am Weißen Berg zur entscheidenden Schlacht. Die kaiserlichen Truppen bereiten den Böhmen eine verheerende Niederlage. Böhmen wird rekatholisiert und die Tschechen verlieren bis 1918 ihre Eigenständigkeit. Was dem böhmischen Krieg folgt, ist in seiner Vielschichtigkeit verwirrend und eskaliert zu einer militärischen Kampagne, an der alle wichtigen europäischen Mächte beteiligt sind. Auf deutschem Boden tragen sie lange schwelende Konflikte aus, die immer weniger mit dem konfessionellen Streit zu tun haben, der noch am Anfang der Kämpfe stand. 1648 wird endlich im katholischen Münster mit Frankreich und im protestantischen Osnabrück mit Schweden der Westfälische Friede unterzeichnet. Die ersten Nachkriegsjahrzehnte sind äußerst schwierig. Die Kaisermacht ist deutlich geschwächt, der Absolutismus der Landesfürsten wird zum herrschenden politischen Prinzip. In der fast 50-jährigen Herrschaftszeit von Leopold I., die 1658 beginnt, erringt die Reichsspitze wieder eine bedeutende politische Rolle. Seinen Nachfolgern gelingt dies nicht mehr. Die Habsburger dehnen ihre Herrschaft auf den Balkan aus. Mit der Zeit wachsen Österreich, Preußen, Sachsen, Hannover und auch Bayern zu Mächten heran, deren politische Größe den Reichsverband sprengt. Preußen wird unter Friedrich dem Großen zu einer europäischen Großmacht. Der Wettiner August der Starke, Kurfürst von Sachsen, wird auch König von Polen. Der Kurfürst von Hannover besteigt als König Georg I. den englischen Thron. Selbst die bayerischen Wittelsbacher versuchen gelegentlich, europäische Großmachtpolitik zu betreiben. Die prächtigen Kaiserkrönungen im Frankfurter Dom können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reichsspitze im politischen Alltag nur noch ein Papiertiger ist. Von Preußen bis zur Paulskirche. Der Aufstieg des von der Hohenzollern-Dynastie regierten Preußens beginnt erst nach dem Dreißigjährigen Krieg. Am Anfang steht Friedrich VI., Burggraf von Nürnberg. 1411 ernennt der deutsche Kaiser Sigmund ihn zum Verwalter der Mark Brandenburg. Er wird Kurfürst und setzt durch, dass seine Söhne und Enkel ihn beerben. Preußen wird 1618 mit Brandenburg vereinigt. Kurz danach kommt das niederrheinische Kleve hinzu. Die Territorien des Kurfürsten sind über das Reich verstreut und so bleibt es in den kommenden Jahrhunderten das Ziel, eine Landbrücke zu schaffen, die die Herrschergebiete verbindet. 1640 übernimmt Friedrich Wilhelm I., der große Kurfürst, die Regierung. Sein Sohn Friedrich wird 1701 als Friedrich I., Preußens erster König. Er ist eitel und verschwenderisch und liebt die barocke Repräsentationspracht des Absolutismus. Ganz anders sein Sohn und Nachfolger König Friedrich Wilhelm I. Ein knorriger, geistig schlichter Mann sitzt ab 1713 auf dem preußischen Thron. Berlin erlebt keine glänzenden Hoffeste und Paraden mehr. Der neue preußische König spart eisern. In kurzer Zeit bringt er den Landeshaushalt wieder ins Gleichgewicht. Seine ganze Leidenschaft gilt dem Militär. Er rüstet Preußen auf und geht als Soldatenkönig in die Geschichtsbücher ein. Sein Sohn, König Friedrich II., hat Preußen machtpolitisch mehr gestärkt als alle seine Vorgänger. Er hat den Staat der Hohenzollern neben dem Österreich der Habsburger zum wichtigsten Land im Reich aufsteigen lassen. Friedrich der Große fühlt sich als aufgeklärter Herrscher. 1740 schafft er in Preußen die Folter ab und bereitet ein allgemeines Landrecht vor, das zum ersten und in der Geschichte einzigen Mal alle Gesetze in einem Werk vereinigen soll. Seine aufgeklärten Bildungsideen führen zu einer Verbesserung des Volksschulunterrichts und der Lehrerausbildung. Trotz allem bleibt er ein absoluter Herrscher. Das Wort des Königs steht über dem Gesetz. 1740 wird Friedrich König. Kurz darauf stirbt in Wien Kaiser Karl VI. Seine Nachfolge soll die Tochter Maria Theresia antreten. Ein umstrittenes Unterfangen, denn die Thronfolge ist ursprünglich nur einem männlichen Erben vorbehalten. Der preußische König nutzt die Schwierigkeiten der jungen Habsburgerin kalt aus und marschiert in Schlesien ein. An seine Seite treten Frankreich und Bayern. Es kommt zu den beiden Schlesischen Kriegen, denen dann 1756 der Siebenjährige Krieg folgt. Beim Frieden von Hubertusburg im Jahr 1763 behält Preußen Schlesien und seine Großmachtrolle wird bestätigt. Jetzt kann sich Friedrich dem inneren Aufbau Preußens zuwenden. Das bevölkerungsarme Ostpreußen, Westpreußen gehört zu Polen, wird besiedelt. Sumpflandschaften werden ausgetrocknet, Seiden- und Textilmanufakturen auf königlichen Befehl gegründet. In den letzten Lebensjahren Friedrichs II. Erreicht Preußen einen ersten Höhepunkt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Am 14. Juli 1789 stürmt der Pariser Pöbel die Bastille, das Staatsgefängnis der französischen Hauptstadt. Das ist der Beginn einer historischen Wende. Die französische Revolution beendet die über Jahrhunderte währende Herrschaft des Adels in Frankreich. Sie gerät zur blutigen Abrechnung mit der Obrigkeit. Radikale Kräfte gewinnen unter der kurzen Herrschaft der Jakobiner und ihres Führers, des Rechtsanwalts Robespierre, bald die Oberhand. Tausende Mitglieder der Oberschicht gehen ins Exil. Die Monarchie wird abgeschafft. Ludwig XVI. Und seine Frau Marie Antoinette sterben auf der Guillotine. Zahlreiche Adlige und bald auch viele gemäßigte Vertreter der Revolution erleiden das gleiche Schicksal. Der Terror, den Robespierres Wohlfahrtsausschuss ausübt, endet mit dem Sturz des Aufrührers. Seine Hinrichtung zieht eine weitere Welle der Gewalt nach sich, die erst durch den Aufstieg des aus Korsika stammenden Generals Napoleon Bonaparte beendet wird. Napoleon und die Folgen. Mit einem Staatsstreich beseitigt Napoleon im November 1799 das regierende Direktorium. Er wird erster Konsul auf 10 Jahre, dann Konsul auf Lebenszeit. 1804 lässt er sich zum Kaiser krönen. Er kehrt aber nicht zu den alten feudalen Verhältnissen zurück, sondern modernisiert Verwaltung und Rechtssystem und vor allem, er saniert die französischen Staatsfinanzen. Napoleon versteht es in den kommenden Jahren glänzend, das französische Heer zu führen. Preußen, Österreich und Russland werden in zahlreichen Schlachten immer wieder geschlagen und müssen demütigende Friedensbedingungen hinnehmen. Er wird zum Herrn über Europa. Nur England kann er nicht besiegen. Admiral Nelson vernichtet bei Trafalgar Frankreichs Flotte. Damit gehören die Meere der Seemacht England. Für die Politik in Deutschland bleibt Napoleons Eroberungswille nicht ohne Konsequenzen. Er gliedert das linke Rheinufer an Frankreich an. Zum Ausgleich für die Verluste der bislang dort regierenden Fürsten wird Deutschlands Landkarte grundlegend verändert. Bis auf das Kurfürstentum Mainz werden die geistlichen Fürstentümer dem Besitz der Kirche entzogen. Die meisten Reichsstädte verlieren ihre Unabhängigkeit und müssen sich der Landeshoheit unterwerfen. All diese Gebiete werden den Territorialstaaten zugeschlagen. Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt und Preußen sind die Gewinner. Im Süden entstehen geschlossene Mittelstaaten, die in der Zeit nach Napoleon vergeblich versuchen werden, zwischen Preußen und Österreich ein kraftvolles drittes Deutschland zu bilden. Am 16. Juli 1806 unterzeichnen 16 deutsche Staaten in Paris die Gründungsakte des Rheinbundes. Seine Mitglieder erklären ihren Austritt aus dem alten Reichsverband. Sie verpflichten sich, Napoleon im Kriegsfall 63.000 Mann zur Verfügung zu stellen. Die Könige und Fürsten des Rheinbundes sind Vasallen des französischen Kaisers geworden. Auch Preußen und Österreich hängen vom guten Willen des Eroberers ab. Folgerichtig legt der Habsburger Franz II. Die deutsche Kaiserkrone nieder. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation verschwindet aus der Geschichte. Preußen begehrt schließlich unter dem Druck vieler Napoleon-Gegner auf und schickt ein Ultimatum zur Räumung der rechtsrheinischen Gebiete nach Paris. Schlecht gerüstet und von Russland nur halbherzig unterstützt, erleidet es in den Schlachten bei Jena und Auerstedt zwei verheerende Niederlagen. König Friedrich Wilhelm III. Und Königin Luise fliehen bis Königsberg und die Franzosen besetzen Berlin. Preußen wird halbiert, es verliert alle seine westlichen Gebiete. Die Niederlagen der preußischen und österreichischen Heere und die als demütigend empfundene Besetzung vieler deutscher Regionen durch französische Truppen und Verwaltungsbeamte wecken in Deutschland ein bisher nicht gekanntes Nationalbewusstsein. Napoleon übersieht diese Entwicklung oder vernachlässigt sie doch zumindest. 1812 geht seine ruhmreiche Grande Armee in Russlands eisigen Weiten unter. Wenige Monate später wechseln die Preußen die Seite und eine begeisterte deutsche Jugend zieht in die Befreiungskriege. In der zweitägigen Völkerschlacht von Leipzig siegen die verbündeten Österreicher, Russen und Preußen. Napoleon hat ausgespielt. Metternich schafft klare Verhältnisse. Napoleon muss abdanken und wird nach St. Helena verbannt. Bei der Suche der europäischen Diplomaten nach einer politischen Neuordnung wird Clemens Wenzel Fürst von Metternich, der an Österreichs Spitze regiert, zur zentralen Gestalt der europäischen Politik. Der Wiener Kongress schafft unter seiner Leitung ein Gleichgewicht der Mächte in Europa, das dem Kontinent einen fast 100-jährigen Frieden schenkt. Unter Metternichs sanftem Druck beschließen die deutschen Fürsten auf dem Kongress die Gründung des Deutschen Bundes. Ihm gehören 35 Einzelstaaten und 4 freie Städte an. Der Nachfolger des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ist ein föderaler und dezentraler Staatenbund. Sitz des Bundestages ist Frankfurt am Main. Außenpolitisch ist er kaum entscheidungsbefugt und in Bezug auf die Entwicklungen in Deutschland hängt fast alles vom Votum der beiden Führungsmächte Österreich und Preußen ab. Politische Friedhofsruhe. Am 23. März 1819 ermordet der Theologiestudent Karl Ludwig Sand den Publizisten August von Kotzebue. Sand ist ein patriotischer Burschenschaftler, der wie viele seiner Kommilitonen über die politischen Entwicklungen Deutschlands tief enttäuscht ist. Die gebrochenen Verfassungsversprechen der Fürsten und die nicht zuletzt durch Metternichs Politik verhinderte nationale Einigung Deutschlands radikalisieren die Studenten. Metternich wartet nur auf eine Chance, um mit den unruhigen Studenten, liberalen Schriftstellern und Journalisten abrechnen zu können. Er ist Kurgast im böhmischen Karlsbad, als ihn die Nachricht vom Mord an Kotzebue erreicht. Er trifft sich mit König Friedrich Wilhelm III. Und beide entwerfen die berüchtigten Karlsbader Beschlüsse, die der Frankfurter Bundestag absegnet. Die Burschenschaften werden verboten, die Universitäten unterliegen staatlicher Überwachung, alle Schriften unter 20 Bogen, das sind 320 Druckseiten, unterliegen fortan der Zensur. Es beginnt eine allgemeine Demagogenverfolgung, was nichts anderes bedeutet als die häufig langjährige Inhaftierung vieler Untertanen, deren einziges Vergehen es ist, sich gegen die Politik der Fürsten oder für eine Veränderung des Regierungssystems eingesetzt zu haben. Dunkle Zeiten, die auch von wirtschaftlichen Krisen begleitet werden, brechen an. Von politischer Friedhofsruhe sprechen spätere Generationen. In den 40er Jahren wird ganz Europa von einer schweren Wirtschafts- und Agrarkrise heimgesucht. Fabriken müssen schließen, die Lebensmittelpreise steigen stark an und in vielen Regionen brechen Hungersnöte aus. Ein Warnzeichen für die Brisanz der Lage in Deutschland sind schon 1842 die Hungerrevolten der schlesischen Weber. Berlin schickt Soldaten. Sie ersticken die Unruhen mit Gewalt. Die vorrevolutionären Spannungen in Deutschland wachsen. Im Februar 1848 marschieren protestierende Arbeiter und Handwerker durch die Straßen von Paris. Barrikaden werden gebaut und nach 2 Tagen muss der Bürgerkönig Louis-Philippe den Thron aufgeben. Frankreich wird Republik. Die Aufstände in Paris lösen einen europäischen Flächenbrand aus. Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien erleben Massendemonstrationen, Straßenschlachten und Barrikadenkämpfe. In Preußen hat Friedrich Wilhelm IV. 1840 den Thron bestiegen. Als Kronprinz ist er die große Hoffnung der Liberalen, die glauben, mit ihm gehe endlich die Zeit der Restauration zu Ende. Aber schon bald zeigt sich, dass der neue König keineswegs einer der ihren ist, sondern fest an das Gottesgnadentum eines Monarchen glaubt. Im März 1848 gehen in Berlin die Massen auf die Straße, um gegen die herrschenden sozialen und politischen Verhältnisse zu protestieren. Barrikaden werden gebaut, die Gewalt eskaliert und am 18. März lässt der König seine Truppen auf die Demonstranten schießen. Es gibt 303 Tote. Einen Tag später versammelt sich eine Menschenmenge auf dem Schlossplatz, auf den die Leichen der gefallenen Barrikadenkämpfer gebracht worden sind, und fordert die Freilassung der am Vortag festgenommenen Männer. Am 21. März zur Mittagsstunde reitet Friedrich Wilhelm durch Berlin. Vor dem Pferd des Königs flattert die Revolutionsfahne. Am Ende seines Rundritts verneigt er sich öffentlich vor den toten Barrikadenkämpfern. Zuvor schon erlässt er eine Proklamation, in der er die Märzforderungen der Liberalen erfüllt. Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit, politische Gleichberechtigung aller Staatsbürger, Volksbewaffnung, unabhängige Justiz und die Einberufung eines deutschen Nationalparlaments. Die preußischen Demonstranten haben gesiegt. Fast überall in Deutschland gehen in diesen Frühlingswochen die Menschen auf die Straßen und kämpfen für die Erfüllung der Märzforderungen. Die Revolution überrollt Deutschland. In kürzester Zeit stimmen die Fürsten den geforderten Freiheiten zu und setzen sogenannte Märzregierungen ein. Deren Mitglieder kommen vielfach aus dem liberalen Bürgertum. Eine Nationalrevolution ist ausgebrochen und folgerichtig tritt in der Frankfurter Paulskirche auch bald ein Nationalparlament zusammen. Am 31. März bildet sich mit Zustimmung des Bundestages ein Vorparlament. Es beschließt die Einberufung einer Nationalversammlung, die eine Reichsverfassung erarbeiten und verabschieden soll. Ein vom Vorparlament gewählter 50er-Ausschuss tagt als eine Art Übergangsgremium, das die Wahlen zur Nationalversammlung vorbereiten soll. Ein allgemeines gleiches Wahlrecht, das freilich die Frauen ausschließt, soll entscheiden, wer als Parlamentarier in die Paulskirche zieht. Am 18. Mai wird die Deutsche Nationalversammlung eröffnet. Über Monate debattieren die Männer in der Paulskirche. Schließlich verabschieden sie einen beachtlichen Katalog demokratischer Grundrechte. Das Hauptgewicht liegt auf der Sicherung der persönlichen und der politischen Freiheiten. Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit werden garantiert, ebenso Gewerbefreiheit und Niederlassungsrecht. Alle Lehns-, Untertanen- und Hörigkeitsverbände, die grundherrliche Polizei, persönliche Frondienste und Abgaben werden aufgehoben. Für die Bauern endet 1848 in Deutschland verfassungsrechtlich das Mittelalter. Die Reichsverfassung wird am 28. März 1849 vollendet. Am 14. April nehmen 28 Länder sie ohne Einschränkungen an. Es fehlen Österreich und Preußen, Bayern, Sachsen und Hannover. Nach dem Willen der Mehrheit soll es künftig wieder einen deutschen Kaiser geben. Natürlich eingebunden in ein konstitutionelles, an die Verfassung gebundenes Regierungssystem. Diese Ehre wird dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Angetragen. Er lehnt hochmütig ab. 1846 erklärt der dänische König Schleswig für einen Teil Dänemarks. Damit droht eine Abspaltung dieses Landes von Holstein. Als die Revolution in Deutschland beginnt, fordert die deutsche Bewegung in Schleswig und Holstein, Mitglied des Deutschen Bundes zu werden. Der Bundestag stimmt zu. Kopenhagen erklärt die Annexion Schleswigs. Eine provisorische deutsche Regierung in Kiel bittet Preußen um Hilfe. Friedrich Wilhelm lässt seine Armee in Jütland einmarschieren. Die Paulskirchenversammlung jubelt. Aber Russland und Großbritannien zwingen Friedrich Wilhelm zum Rückzug. Das Parlament ist entrüstet und erklärt die Schleswig-Holstein-Frage zu seiner Sache. Da aber Preußen, unbeirrt von den nationalen Rufen aus Frankfurt, Waffenstillstandsverhandlungen aufnimmt, sind die Parlamentarier in der Paulskirche blamiert. Preußen unterzeichnet ein Abkommen, das die Bedingungen der Nationalversammlung völlig unberücksichtigt lässt. Schließlich müssen die Frankfurter das Friedensabkommen in einer Abstimmung auch noch ausdrücklich billigen. Von dieser Niederlage wird sich das Parlament nie mehr erholen. Vor allem in Wien und Berlin sind man schon lange vor der Verabschiedung der neuen Verfassung auf Gegenrevolution. Die Wende wird in Wien eingeleitet. Nach achttägigen heftigen Kämpfen nehmen kaiserliche Truppen die Stadt ein. In Berlin rücken die Truppen des General Wrangel ein. Der König befiehlt die Auflösung der preußischen Nationalversammlung. In der linksrheinischen Pfalz, in Baden, Dresden und an anderen Orten wird weiter für die Demokratie gekämpft. Vergebens. Die Könige und ihre Helfer unterdrücken alle Aufstände. Die deutsche Freiheit stirbt nach nur 15 Monaten eines gewaltsamen Todes. Das Kaiserreich. Nach dem Ende des Paulskirchenparlaments ersetzen die Könige und Fürsten die Märzregierungen durch konservative Kabinette und versuchen die Aufmüpfigen in Bürgertum und Arbeiterklasse mit Repressionen zum Schweigen zu bringen. Die liberalen Verfassungen der einzelnen Länder werden revidiert, aber zumindest formal bleiben verschiedene Wahl- und Grundrechte erhalten. Der Presse allerdings werden enge Zügel angelegt und die Versammlungsfreiheit wird drastisch eingeschränkt. Zahlreiche Demokraten müssen hohe Haftstrafen antreten. Viele gehen ins Exil. Bismarck führt Krieg gegen Frankreich und gründet ein Reich. In Wien übernimmt der junge Franz Josef I. die Kaiserkrone. In den nächsten 10 Jahren wird erneut von hier aus die Politik in Deutschland bestimmt. Der Ruf nach der Gründung eines einheitlichen Reiches erhebt sich aber immer lauter. Österreich wird durch seine Verwicklungen im Krimkrieg geschwächt, an dem es sich 1854 an der Seite Englands und Frankreichs beteiligt. Auch in seinen italienischen Regionen gerät Wien in die Defensive. In Italien herrscht wie in Deutschland nationale Begeisterung. 1859 wird das österreichische Heer bei Solferino von den verbündeten Armeen der Franzosen und des Piemontesischen Königreichs geschlagen. Wien verliert die Lombardei, Modena und die Toskana. 2 Jahre später wird das Königreich Italien gegründet. Preußens neuerlicher Aufstieg ist so auch die Folge der Überstrapazierung der österreichischen Kräfte. Auch die Wirtschafts- und Handelspolitik wird Berlins Position allmählich wieder stärken. Hannover und andere norddeutsche Territorien schließen sich dem von Preußen geführten Zollverein an. Österreich hat kaum noch Chancen, wirtschaftlich Anschluss zu halten, denn auf dem Balkan oder im Armenhaus Galizien bleiben die Uhren stehen. Ganz anders in Deutschland. Die industrielle Entwicklung, vor allem in den zu Preußen gehörenden wirtschaftlichen Zentren an Rhein und Ruhr und in Oberschlesien, gewinnt an Schwungkraft. In Berlin übernimmt 1857 Prinz Wilhelm die Regentschaft, ein überzeugter Konservativer. Beim Niederschlagen der Aufstände in der Pfalz und in Baden im Sommer 1849 führt er die preußischen Truppen an. Mit der Übernahme der Regentschaft durch Wilhelm können sich also die konservativen Kräfte im Land mit Recht gestärkt sehen. Wilhelm ist ein begeisterter Militarist. Sein wichtigstes politisches Ansinnen ist die Stärkung des Heeres. 1860 bringt Kriegsminister Albrecht von Roon eine entsprechende Heeresvorlage ein, die vom Parlament gebilligt werden muss. Die liberale Mehrheit der Abgeordneten fordert als Ausgleich für die Erhöhung der Militärausgaben verstärkte Rechte des Parlaments bei der Verabschiedung des Landeshaushaltes und den Verzicht auf eine dreijährige Dienstzeit für Wehrpflichtige. Wilhelm weigert sich, auf diesen Handel einzugehen, und Preußen steckt in einer schweren Verfassungskrise. Als sich nach 2 Jahren immer noch keine Lösung abzeichnet, Wilhelm lieber zurücktreten als nachgeben will, schlägt die Stunde des Otto von Bismarck. Bekannt als Anhänger einer aggressiven und autoritären Staatsauffassung, scheint er Preußens Konservativen in diesem schwierigen Augenblick der richtige Mann. Otto von Bismarck wächst auf dem Gut Kniephof in Pommern auf. Er studiert in Göttingen, wo er sich bei den Kommilitonen als toller Junker einen Namen macht. Nach dem juristischen Staatsexamen wird er Regierungsreferendar in Aachen und in der preußischen Hauptstadt. Schon nach 2 Jahren verlässt er den Staatsdienst und wird Landwirt in Kniephof und Schönhausen. Auch hier bleibt er der tolle Junker und mischt sich mit erzkonservativen Bemerkungen in die politische Diskussion ein. 1847 heiratet er und im gleichen Jahr beginnt in Berlin seine politische Karriere. Er übernimmt ein Abgeordnetenmandat im Vereinigten Landtag. 1851 wird er für 8 Jahre Gesandter Preußens im Frankfurter Bundestag. Es ist die Zeit der neuerlichen Repression in Deutschland und der Verschärfung des politischen Konkurrenzkampfes zwischen Preußen und Österreich. Mit dem Beginn der Regentschaft des Prinzen Wilhelm beginnt für den preußischen Gesandten eine schwere Zeit. Wilhelm verkündet eine neue Ära. Die angesichts der Restaurationspolitik unruhiger werdenden Gemüter im Land sollen durch eine liberalere preußische Regierung besänftigt werden. Da passt der Reaktionär Bismarck nicht ins Bild. Er wird nach Sankt Petersburg und 2 Jahre später als Gesandter nach Paris abgeschoben. Am 18. September 1862 wird er durch ein Telegramm von Kriegsminister Rohn nach Berlin gerufen. Am 22. September erklärt er seinem Monarchen, dass er als Ministerpräsident die Heeresvorlage durchsetzen würde. Das überzeugt den König. Und Bismarck wird Regierungschef. In den nächsten 4 Jahren führt Bismarck die preußische Regierung gegen eine parlamentarische Mehrheit und vielerlei Hemmnisse. Den ersten Durchbruch für Bismarck bringt der Krieg, den Preußen und Österreich 1864 gemeinsam gegen Dänemark führen. Kopenhagen versucht, die bestehenden Vereinbarungen über Schleswig-Holstein für ungültig zu erklären, worauf Wien und Berlin ihre Soldaten marschieren lassen. Die Preußen erstürmen die Düppeler Schanzen. Es folgen Friedensverhandlungen und Dänemark muss die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an die beiden Siegermächte abtreten. Sofort steuert Bismarck auf sein nächstes Ziel zu: die Annexion der von Dänemark losgelösten Herzogtümer. Ihm ist klar, dass er dafür nie die freiwillige Zustimmung Österreichs erhalten wird. Eine Lösung, so sein Kalkül, kann nur ein neuer Krieg bringen. Gleichzeitig will er Österreich aus Deutschland herausdrängen. Bismarck trickst Österreich aus. Im Bundestag lässt er den preußischen Gesandten einen Antrag vorlegen, in dem Berlin für Deutschland freie und direkte Wahlen für die Zusammensetzung eines Nationalparlaments fordert. Nichts liegt Bismarck ferner, aber er weiß, dass Österreich als Vielvölkerstaat eine solche Wahl nicht überleben würde und den Antrag ablehnen muss. Am 1. Juni überträgt Österreich die Entscheidung über die Zukunft Schleswig-Holsteins an den Bundestag. Preußen antwortet, vertragswidrig, mit dem Einmarsch seiner Truppen in Holstein. Eine ungeheure Provokation. Der Bundestag beschließt auf Antrag Wiens am 14. Juni die Mobilmachung gegen Preußen. Bismarck setzt alles auf eine Karte und gewinnt. Am 3. Juli 1866 werden die Truppen Österreichs in der Nähe der böhmischen Stadt Königgrätz vernichtend geschlagen. In kürzester Zeit ist ein jahrzehntelanges Ringen um die Vormacht in Deutschland entschieden. Im Frieden von Prag muss Österreich keine Gebiete abtreten, aber der Auflösung des Deutschen Bundes zustimmen und eine hohe Entschädigungssumme zahlen. Wien hat mit dem Ende des Frankfurter Bundestages jedes Mitbestimmungsrecht in der deutschen Politik verloren. So kann Bismarck Deutschland neu ordnen. Preußen annektiert Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt am Main. Unter der Führung Berlins wird der Norddeutsche Bund gegründet. Ihm gehören zunächst 17 norddeutsche Kleinstaaten an, dann treten ihm auch Hessen-Darmstadt, Sachsen und Sachsen-Meiningen bei. Der Reichstag wird nach dem allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht gewählt und Bismarck wird Bundeskanzler. Im Zollverein kommt es zum Zusammenschluss zwischen dem Norddeutschen Bund und 4 süddeutschen Staaten. Damit beherrscht Preußen ganz Norddeutschland. Und die Konturen eines einheitlichen deutschen Staates werden sichtbarer. Zielstrebig steuert Bismarck auf eine kleindeutsche Reichslösung zu, ein von Preußen geführtes deutsches Reich ohne Österreich. Eine solche Reichsgründung verändert das Mächtegleichgewicht in Europa und muss Paris, London und St. Petersburg alarmieren. Entscheidend ist der unmittelbare Nachbar im Westen, Frankreich. Hier hat sich ein Neffe Napoleons I. an die Spitze des Staates geputscht und 1852 durch eine Volksabstimmung als Napoleon III. Zum Kaiser der Franzosen krönen lassen. Frankreichs Nationalisten haben auf den Sieg Berlins im Krieg gegen Österreich mit preußenfeindlichen Parolen reagiert. Sie sehen darin, nicht zu Unrecht, eine Verschiebung des europäischen Mächteverhältnisses zugunsten Preußens. Frankreich verlangt einen territorialen Zugewinn als Ausgleich. Das Großherzogtum Luxemburg soll es sein, eine Bundesfestung, in der eine preußische Garnison liegt. Bismarck lässt in Paris den Eindruck entstehen, Berlin habe nichts gegen eine Abtretung einzuwenden. Aber Frankreich müsse direkt mit den Niederlanden verhandeln, die mit Luxemburg in Personalunion verbunden sind. Gleichzeitig verkündet der preußische Ministerpräsident ein Schutzbündnis mit den süddeutschen Staaten und lässt die Presse Hetzartikel gegen die Franzosen veröffentlichen. Der Konflikt wird in einer Londoner Konferenz beigelegt, Luxemburg erhält einen neutralen Status und Berlin muss seine Truppen abziehen. Frankreich fühlt sich erneut von Preußen übertölpelt und in seiner nationalen Ehre getroffen. 2 Jahre später entzündet sich neuer Streit. Auf Vorschlag Preußens kandidiert ein Hohenzoller für den spanischen Thron, für Frankreich undenkbar, was Bismarck natürlich weiß. Was folgt, ist ein Kabinettsstück Bismarckscher Schleue und Skrupellosigkeit. Als am 2. Juli die Thronkandidatur des Hohenzollern öffentlich bekannt wird, erklärt der preußische Ministerpräsident, das sei eine rein dynastische Angelegenheit, damit hätten er und sein König nichts zu tun. In Frankreich bricht ein Sturm los. Angesichts der europaweiten Diskussion über die spanische Thronfolge fühlt sich der hohenzollerische Kandidat unter Druck und erklärt seinen Verzicht. Doch die französische Öffentlichkeit ist emotional aufgeputscht. Der Thronverzicht allein reicht ihr nicht. Die Regierung steht einem Kriegsfieber gegenüber, das ganz Frankreich erfasst hat. Sie reagiert. Während eines Kuraufenthaltes des preußischen Königs in Bad Ems überreicht der französische Botschafter ein Schreiben, in dem von Wilhelm ein ausdrücklicher und ewiger Verzicht der Hohenzollern auf den spanischen Thron gefordert wird. Zudem soll er bitte öffentlich erklären, er habe die Ehre und die Interessen Frankreichs nicht verletzen wollen. Der König weist ein solches Ansinnen in gemäßigter, aber entschiedener Form zurück. Als Bismarck das Telegramm erhält, in dem ihm Wilhelm die Sache schildert, gibt er dem Text durch geschickte Verkürzungen ganz bewusst eine dramatische Zuspitzung. Seine Majestät der König hat es darauf abgesehen, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen zu lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Nach der Veröffentlichung dieser Fassung der Emser Depesche erklärt der französische Außenminister Antoine Gramont erregt, dies sei ein Schlag ins Gesicht Frankreichs. Napoleon III. Reagiert am 19. Juli mit einer Kriegserklärung. Die Eisenbahn ermöglicht einen raschen Truppenaufmarsch und nach einigen erfolgreichen Gefechten schließen die Preußen die französische Hauptarmee in der Festung Metz ein. Ein zur Hilfe heranrückendes Heereskorps wird bei Sedan geschlagen. Napoleon III. Gerät in Gefangenschaft und wird nach Kassel gebracht. Aber Sedan wird kein zweites Königgrätz. Die preußischen Eindringlinge stoßen auf erbitterten Widerstand in der Bevölkerung und werden in verlustreiche Gefechte verwickelt. Im September schließen die deutschen Truppen Paris ein. Frankreich ruft die Dritte Republik aus und die Verteidiger der Hauptstadt halten 5 Monate durch. Am 28. Januar 1871 bricht der Widerstand zusammen. Entschädigungszahlungen in Höhe von 5 Milliarden Franken und Elsass-Lothringen sind der Preis, den Frankreich für die Niederlage zahlen muss. Am 18. Januar 1871, 10 Tage vor der Kapitulation Frankreichs, versammeln sich die deutschen Fürsten im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles und rufen das Zweite Deutsche Reich aus. Der preußische König wird als Wilhelm I. zum Kaiser proklamiert. Die graue Eminenz und die Sozialdemokratie. Das über Jahrhunderte zersplitterte Land ist geeint. Bismarck verwaltet und konsolidiert das neue Reich in den nächsten 18 Jahren. Er wird Reichskanzler und Außenminister, bleibt außerdem preußischer Ministerpräsident. Eine neue Verfassung wird beschlossen. Zum ersten Mal gibt es allgemeine freie Wahlen für den Reichstag, aber die politische Macht der Abgeordneten ist gering. Deutschland erlebt einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung und wird neben England zum mächtigsten Staat in Europa. Nach 3 Kriegserfolgen genießt das preußisch-deutsche Militär einen legendären Ruf. Selbst die so lange skeptischen und oppositionellen Liberalen sind von den Erfolgen Bismarcks überwältigt. 2 Gruppen der Gesellschaft allerdings stehen dem Reich nach wie vor distanziert gegenüber: die Sozialisten und die Katholiken. Letztere leben nun in einem mehrheitlich protestantisch geprägten Staat. Und die Arbeiterbewegung, die in Gestalt der Sozialdemokratischen Partei zu einer innenpolitischen Kraft heranwächst, bleibt ausgeschlossen. Die erste große Auseinandersetzung, die Bismarck als Kanzler provoziert und die die deutsche Gesellschaft für lange Zeit spaltet, ist der Kulturkampf. Hintergrund ist die Konjunkturkrise, die 1873 nach dem großen Börsenkrach das Wirtschaftswachstum bremst. Die Aktienkurse stürzen in den Keller. Eine Welle von Konkursen rollt über das Reich. Die sogenannte Gründerkrise formt 2 Feindbilder. Der alte, sich jetzt aber neu formende Antisemitismus behauptet, die Juden, angeblich Herren über Banken und Börsen, seien an dem Desaster schuld. Bismarck dagegen lenkt den Blick auf die Katholiken. Nach der Reichsgründung finden diese sich plötzlich in der Minderheit und sammeln sich in einer politischen Partei, dem Zentrum. Schon bei den ersten Wahlen wird sie hinter den Nationalliberalen 2. stärkste Kraft im Reichstag. Für Bismarck ist das die Mobilmachung der Partei gegen den Staat. Er reagiert harsch. Die Beziehungen zum Vatikan werden auf Eis gelegt, katholische Schulen unterliegen fortan der Staatsaufsicht, der Jesuitenorden wird verboten, Bischöfe und Geistliche werden abgesetzt und manche von ihnen kommen sogar ins Gefängnis. Schon bald jedoch muss Bismarck zurückrudern, denn er hat die Widerstandskraft der Katholiken unterschätzt. Dank der Unterstützung durch Papst Leo XIII. Kommt es 1879 zum Burgfrieden. Am 23. Mai 1863 gründet sich in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Zum Präsidenten wählen die Delegierten den Rechtsanwalt Ferdinand Lassalle. 1 Jahr später kommt dieser Pionier der deutschen Arbeiterbewegung in einem Duell ums Leben. 6 Jahre später heben der Drechsler August Bebel und der ehemalige Barrikadenkämpfer von 1848 Wilhelm Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei aus der Taufe. Im Mai 1875 vereinigen sich die Lassalaner und die Eisenacher auf dem Parteitag in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. 1890 wird daraus die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wie fast alle Konservativen ist Bismarck vom Revolutionswillen der SPD überzeugt. Ein fehlgeschlagenes Attentat auf den Kaiser bietet ihm den willkommenen Anlass, die Partei als Machtfaktor auszuschalten. Wieder besseres Wissen schiebt er den Genossen die Schuld in die Schuhe und erlässt 1878 die Sozialistengesetze. Die Partei, ihre Presse, die Gewerkschaftsverbände und überhaupt alle politischen Versammlungen werden verboten. Viele führende Parteimitglieder emigrieren. Doch die Intrigenpolitik des Reichskanzlers scheitert. 1890 hebt Wilhelm II. Die Sozialistengesetze auf. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bleibt die Lage der Arbeiter überaus schwierig. Zwar steigen die Löhne nach der Reichsgründung, dem steht aber bis 1900 eine Geldentwertung von rund 30% gegenüber. Armut herrscht in zahlreichen Arbeiterfamilien. Wird der Familienernährer krank oder invalide, folgt der endgültige Sturz ins Elend. Eine Spirale der Armut, aus der sich kaum jemand befreien kann. Bismarck ficht das nicht sonderlich an. In all seinen Regierungsjahren instrumentalisiert er die Parteien, um seine Interessen durchzusetzen. Dabei geht es ihm nicht in erster Linie um Deutschland, sondern um Preußen und die Machterhaltung der Eliten. In der Außenpolitik hat für Bismarck die Beruhigung der europäischen Mächte oberste Priorität. Deutschland sei saturiert, lässt er London, Wien und St. Petersburg wissen. Man habe also keine Ambitionen, neuerlich anzugreifen. Deutschland vor übermächtigen feindlichen Koalitionen seiner Nachbarn zu bewahren, bildet die Basis seiner Bündnispolitik. Er entwickelt ein kompliziertes Koalitionspuzzle. Drei-Kaiser-Abkommen mit Russland und Österreich, Zwei-Bund-Vertrag mit Österreich, Drei-Kaiser-Vertrag Russland-Österreich-Deutschland, Drei-Bund Österreich-Italien-Deutschland, Rückversicherungsvertrag mit Österreich. Nach allen Seiten hin absichern, heißt seine Devise. Der Wilhelminismus oder Was kostet die Welt? Am 9. März 1888 stirbt Kaiser Wilhelm I. Sein Sohn, der 56-jährige Kronprinz Friedrich, hat lange auf den Augenblick der Thronbesteigung warten müssen. Als er endlich Kaiser wird, ist er ein todkranker Mann. Nach 99 Tagen stirbt Kaiser Friedrich III. Und sein Sohn Wilhelm rückt nun in den Mittelpunkt der Reichsgeschichte. Eine völlig andere Persönlichkeit als der Vater. Kaiser Wilhelm II., der 1888 im Alter von 29 Jahren den deutschen Thron besteigt, hat seinem Zeitalter den Namen gegeben, weshalb wir heute von Wilhelminismus oder dem Wilhelminischen Reich sprechen. Er prägt mit seinem Auftreten diesen Staat in seiner öffentlichen Darstellung wie kein anderer. Und er repräsentiert das Reich in so auffälliger Weise, dass die Nachbarn stets das Bild des Kaisers vor Augen haben, wenn sie an Deutschland denken. Wie seine Vorfahren ist Wilhelm vom Gottesgnadentum des Monarchen überzeugt. Verhängnisvoll wirkt sich der überhebliche Charakter des Kaisers in der Politik aus. Wilhelm erstaunt die Nachbarn mit arroganten, prahlerischen und häufig peinlichen Reden. Den Engländern erklärt er ungebeten und öffentlich, wie sie im Burenkrieg vorzugehen haben. Dem Burenführer Ohm Krüger schickt er ein Glückwunschtelegramm, das im englischen Außenministerium Wutanfälle auslöst. Kein Wunder, dass der Bündnisvertrag nicht zustande kommt, den das Kaiserreich mit dem mächtigen Inselstaat abschließen möchte. 1908 gibt der Kaiser einem englischen Journalisten ein Interview. In ihm erklärt Wilhelm, er sei in Deutschland der einzige Freund Englands. Er sei es schließlich gewesen, der den Plan für den siegreichen Feldzug gegen die Buren ausgearbeitet habe. Natürlich sei es auch seinem Eingreifen zu verdanken, dass Russland und Frankreich die Buren nicht unterstützt hätten. Die beiden germanischen Kernstaaten, England und Deutschland, sollten im Übrigen gemeinsam gegen die asiatische Bedrohung Japan vorgehen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Veröffentlichung im Daily Telegraph schlägt in den Hauptstädten der Welt wie eine Bombe ein. Das Wilhelminische Reich ist nicht untergegangen, weil sein Kaiser Wilhelm II. Gewesen ist, aber der letzte deutsche Monarch ist mitschuldig an den Ereignissen, die zum 1. August 1914 geführt haben. Am 9. November 1918 flieht er nach Holland. Als er 1941 stirbt, interessiert das nur noch wenige. Ende April 1889 legen die Grubenarbeiter in Bochum die Arbeit nieder. Die Streikbewegung weitet sich aus und Mitte Mai streiken 90% aller deutschen Bergleute. Die Regierung setzt Polizei und Militär ein, mindestens 15 Personen sterben. Bald tauchen rote Fahnen auf. Bismarck will die Eskalation des Konflikts nutzen, um eine Mehrheit für die Beibehaltung seines konservativ-autoritären Kurses zu gewinnen. Wilhelm II. Lehnt Bismarcks Kurs ab. Er empfängt eine Delegation der Streikenden und zeigt Verständnis für ihre soziale Situation. Dann ermahnt er die Arbeitgeberseite, den Forderungen entgegenzukommen und befürwortet einen Ausbau der Arbeitsschutzgesetze. Bismarck macht einen Rückzieher, gibt aber nicht auf. Er legt dem Reichstag eine verschärfte Fassung der Sozialistengesetze vor. Wilhelm fordert im Kronrat eine Milderung der Bismarck-Vorlage, was der Kanzler ablehnt. Sein Sturz ist jetzt unvermeidbar. Der Reichstag stellt sich gegen eine Verlängerung der Sozialistengesetze, woraufhin Bismarck ihn kurzerhand auflöst. Wilhelm kontert, indem er zwei Erlasse veröffentlicht, die eine Erweiterung der Arbeitsschutzgesetze ankündigen, ohne die erforderliche Gegenzeichnung des Kanzlers zu berücksichtigen. 20 Tage später wird ein neuer Reichstag gewählt. Die Nationalliberalen und Konservativen erleben eine verheerende Niederlage, während die SPD nach der Zahl der Stimmen zur stärksten Partei aufsteigt. Der Kaiser bestellt Bismarck in frostiger Form zur Audienz und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Am 18. März 1890 reicht der Reichsgründer sein Entlassungsgesuch ein, dem der Kaiser am 20. März seine Zustimmung gibt. Wilhelms Erleichterung nach dem Abgang Bismarcks ist groß. Endlich kann er ohne Rücksicht auf die übermächtige Gestalt im Kanzleramt regieren. Seine Kanzler, und von denen verschleißt er viele, sieht er als Erfüllungsgehilfen, als Männer, die auszuführen haben, was er befiehlt. Die Kanzler nach Bismarck haben mit dem schwierigen, selbstherrlichen Charakter ihres Vorgesetzten zu kämpfen und sich gegen die ständigen Intrigen des Hofstaates zu wehren. In Alfred Tirpitz, dem ehemaligen Chef des Marineoberkommandos, findet Wilhelm II. Mit seiner Begeisterung für große Meeresflotten einen tatkräftigen Verbündeten. Tirpitz entwickelt ein Konzept zum Aufbau einer deutschen Kriegsmarine. Deutschland besitzt die stärkste europäische Landarmee, jetzt will man auf den Meeren mit der englischen Flotte gleichziehen. Ab 1906 werden Großkampfschiffe gebaut, was ein Wettrüsten zwischen Deutschland und England auslöst, aber nie erreichen die Deutschen bis 1914 auch nur annähernd die Stärke der britischen Kriegsmarine. Im Ersten Weltkrieg kommt es im Skagerrak zu einer einzigen Seeschlacht zwischen den Rivalen, in der sich die deutsche Hochseeflotte nur durch die Flucht retten kann. Ansonsten liegt sie bis zum Kriegsende tatenlos in den norddeutschen Häfen. Allein die U-Boote kämpfen. Ihr Einsatz liefert dann Amerika den Anlass, im April 1917 auf der Seite von Deutschlands Gegnern in den Europäischen Krieg einzugreifen und das Ende zu erzwingen. Im Inneren schürt der Flottenbau die nationalistische Hochstimmung. Außenpolitisch spielt er in der Bündnisfrage eine bedeutende und negative Rolle. Traditionell steht England durch seine Empire-Interessen in konfliktreichen Beziehungen zu Russland. In vielen Regionen des Nahen Ostens gibt es zudem strittige Fragen mit Frankreich. Mit dem Aufbau der deutschen Flotte setzt nun Londons außenpolitische Umorientierung ein. England gibt seine Splendid Isolation auf und beginnt, sich nach Partnern umzublicken. In Berlin besitzt das enge Bündnis mit Österreich nach wie vor Priorität. Und da die Habsburger mit Russland auf dem Balkan konkurrieren, wächst bald auch die Kluft zwischen Berlin und St. Petersburg. Frankreich ist ohnehin für jede Koalition offen, die sich gegen Deutschland richtet. So zeichnet sich allmählich die Isolierung des Reiches ab. Der Erste Weltkrieg. Am 28. Juni 1914 kommt es in Sarajevo zu einem Attentat. Der bosnische Student Gavrilo Princip erschießt den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie. Das löst eine Krise aus, die innerhalb von 4 Wochen zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges führt. Am 23. Juli stellt Österreich ein Ultimatum an Serbien. Das wird höflich und in weiten Teilen zustimmend beantwortet. Dennoch weist Österreich alle Bemühungen Belgrads, den Konflikt einzudämmen, zurück. Es will eine militärische Strafaktion. Der engste Verbündete des Habsburgerreiches, Deutschland, teilt diese Haltung. Wien ist sich sicher, dass Deutschland im Kriegsfall mitmachen wird. Jetzt rächt sich die weit verflochtene europäische Bündnispolitik. Als in Wien und Berlin die Entscheidung gefallen ist, fallen automatisch auch alle anderen Bündnisentscheidungen. Österreichs Kriegserklärung gegen Serbien löst die Mobilmachung in Russland aus. Im Gegenzug macht Deutschland mobil. Daraufhin überreicht der russische Botschafter in Berlin die Kriegserklärung. Frankreich muss Russland beispringen und erklärt Deutschland ebenfalls den Krieg. Die Deutschen ziehen mit Hurrageschrei in die Schlacht. Grundlage der Militärstrategie ist seit 1905 der nach ihrem Schöpfer benannte Schliefenplan. Der sieht vor, im Falle eines Zweifrontenkrieges die Hauptmacht der Armee in einer großen Zangenbewegung gegen Paris vorstoßen zu lassen, die Hauptstadt einzuschließen und damit innerhalb kurzer Zeit den Krieg an der Westfront zu beenden. In dieser Phase, so der Schliefenplan, bleibt die Ostfront relativ ungeschützt, aber die deutsche Militärführung rechnet damit, dass der Aufmarsch Russlands nur langsam vonstatten geht. Nach dem schnellen Sieg im Westen sollen sich dann die deutschen Armeen nach Osten wenden und Russland schlagen. Der Schliefenplan scheitert auf ganzer Linie. Wer vom Norden auf Paris vorrücken will, muss über das neutrale Belgien einmarschieren und den Kriegseintritt Englands provozieren. Es ist rätselhaft, warum sich die deutschen Diplomaten und der Kaiser ausgerechnet in dieser Frage Illusionen machen. Aber dies bleibt nicht der einzige Trugschluss. Auch die Kampfkraft der französischen Armee unterschätzen sie erheblich. Diese stoppt den Vormarsch bereits an der Marne und vereitelt damit die geplante schnelle Kapitulation Frankreichs. Russlands Mobilmachung verläuft wesentlich reibungsloser als erwartet. Seine Armeen stoßen in das fast ungeschützte Ostpreußen hinein. Die deutsche Führung muss früher als geplant Truppen von der Westfront abziehen. Zwar gelingt es dem nach Ostpreußen abkommandierten General Paul von Hindenburg und seinem Generalquartiermeister Erich Ludendorff, in den Schlachten von Tannenberg und an den Masurischen Seen die Armeen des Zaren zu schlagen, aber der Krieg ist schon in seiner Frühphase festgefahren. In Flandern und in den Schützengräben von Verdun verbeißen sich die Gegner in den kommenden Monaten und Jahren in verlustreiche Abwehr- und Angriffsschlachten. Der Plan, die feindlichen Kräfte durch den Abnutzungskrieg doch noch niederzuzwingen, scheitert ebenso wie die von Schlieffen vorgesehene schnelle Offensive. 1916 übernehmen die populären Sieger von Tannenberg, Hindenburg und Ludendorff die oberste Heeresleitung. Reichskanzler Bethmann-Hollweg wehrt sich gegen ihre Forderung, im Atlantik den zeitweise unterbrochenen, unbeschränkten U-Boot-Krieg, der auch den Beschuss von Handelsschiffen neutraler Nationen einschließt, wieder aufzunehmen. Er weiß, dass dies den Kriegseintritt der USA zur Folge haben wird. Aber Ludendorff, der starke Mann in der Heeresspitze, setzt sich durch. Bethmann-Hollweg stürzt und bis zum Ende des Krieges herrscht in Deutschland praktisch eine Militärdiktatur. Amerika erklärt Deutschland den Krieg. 1917 wird in St. Petersburg das Zarenregime gestürzt und eine bürgerliche Regierung übernimmt die Macht. Die deutsche Militärführung lässt den in Zürich lebenden Sozialrevolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, der bald unter dem Namen Lenin zu einer welthistorischen Figur wird, mit der Eisenbahn quer durch Deutschland nach Russland reisen. Ludendorff hofft, damit die Lage in Russland weiter zu destabilisieren. Tatsächlich stürmen im November die Kommunisten in St. Petersburg das Winterpalais, setzen die bürgerliche Regierung ab und errichten unter der Führung von Lenin und seinem Kampfgefährten Leo Trotzki eine Räterepublik. Lenin fordert sofortige Friedensverhandlungen. Bei den Gesprächen in Brest-Litowsk stellen die Deutschen unmäßige Forderungen, welche die sowjetische Regierung nach langen internen Diskussionen akzeptiert. Russland verliert Finnland, Kurland, Litauen, Polen und die Ukraine. Damit haben die Deutschen zwar im Osten den Rücken frei, aber ihr maßloses Verhalten gibt den Alliierten einen Vorgeschmack, was sie im Falle einer Niederlage erwartet. Der harte Siegfrieden von Brest-Litowsk stärkt ihren Willen, sich auf keine Kompromisse mit Deutschland einzulassen. Zudem strömen nun gewaltige Waffen- und Truppentransporte über den Atlantik. Amerikas Eingreifen an der Westfront beginnt allmählich Wirkung zu zeigen. Der Krieg ist jetzt für Deutschland endgültig verloren. In einem interfraktionellen Ausschuss arbeiten Sozialdemokraten, die liberale Fortschrittliche Volkspartei, das katholische Zentrum und zeitweise sogar die konservative Nationalliberale Partei zusammen, um einen Ausweg aus dem Desaster zu finden. Allerdings reicht es zunächst nur für die Ausarbeitung einer auf Verständigung ausgerichteten Friedensresolution, die von Ludendorff und der Militärführung postwendend abgelehnt wird. In der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion spaltet sich 1917 ein linker Flügel ab. Die unabhängigen Sozialdemokraten, USPD, so nennt sich die neue Partei, verweigern im Reichstag ihre Zustimmung zu weiteren Kriegskrediten. Die Mehrheitssozialdemokraten, MSPD, unter Friedrich Ebert, plädieren zwar auch für einen Verständigungsfrieden, aber noch stehen sie hinter der Kriegspolitik der Monarchie. Am 29. September fordern Hindenburg und Ludendorff nach dem Zusammenbruch der bulgarischen Front unverzügliche Waffenstillstandsverhandlungen und die Errichtung eines parlamentarischen Regierungssystems. So vermeiden sie, die Verhandlungen mit den alliierten Siegern selbst führen zu müssen. Zwei Tage später ist der Wahnsinn vorbei. Bald schon werden Hindenburg und Ludendorff behaupten, das deutsche Heer sei im Feld unbesiegt geblieben. Die Niederlage sei von den Verrätern an der Heimatfront verschuldet worden. Diese hätten dem Heer, so erklärt Hindenburg wahrheitswidrig nach dem Krieg einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den Dolch in den Rücken gestoßen. Der Erste Weltkrieg führt in Europa zu einer Umwälzung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Adel verschwindet als politische Kraft aus der Geschichte. Die riesigen Geld- und Vermögensverluste, die der Krieg und die ihm folgende Inflation erzeugen, treffen auch große Teile des Bürgertums. Vier Jahrhunderte alte und einst mächtige Monarchien werden gestürzt. In Russland, Österreich, der osmanischen Türkei und Deutschland. Amerika ist der große Gewinner des Krieges. Es wird eine Weltmacht. Alle anderen Kriegsteilnehmer müssen einen hohen Preis zahlen. Die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus. Als Berlin am 3. Oktober das Waffenstillstandsgesuch an die Alliierten abschickt und Kaiser Wilhelm II. Den Prinzen Max von Baden zum neuen Reichskanzler ernennt, glaubt die konservative Führung der Marine, mit einer heroischen Tat noch einmal ein Zeichen setzen zu können. Stabschef Admiral Reinhard Scheer befiehlt das Auslaufen der Hochseeflotte, die sich dem Feind zum letzten Gefecht stellen und heldenhaft untergehen soll. Die Matrosen begehren auf. In Kiel und Wilhelmshaven kommt es zu Tumulten, die in rasender Geschwindigkeit zunächst auf andere Garnisonen, dann auf das ganze Land überspringen. Die Welle des Protests vermag niemand mehr aufzuhalten. Am 9. November zwingt man den Kaiser zum Rücktritt. Max von Baden weiß, dass er nur mit Hilfe der Sozialdemokraten einen völligen Zusammenbruch der Ordnung verhindern kann. Während die radikale Linke die Räterepublik ausruft und sich Soldaten- und Arbeiterräte bilden, übergibt er die Kanzlerschaft an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Der Rat der Volksbeauftragten übernimmt unter seiner Leitung die Regierungsgewalt. In Deutschland herrscht Revolution. Das Land wird eine Republik. Am 9. November 1918 wird der gelernte Sattler Friedrich Ebert zur führenden politischen Figur in Deutschland. Ebert ist ein konservativer Sozialdemokrat. Er lehnt alle radikalen und revolutionären Strömungen ab. Es gelingt ihm, die Mehrheit der Gemäßigten geschickt zu nutzen und so die Revolution in reformerische Bahnen zu lenken. Ebert erkennt, dass die neue Republik nicht ohne die wilhelminische Beamtenschaft und die alte Behördenstruktur überleben kann. Um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, schließt er mit der kaiserlichen Militärführung ein Bündnis. Zum Reichswehrminister ernennt er den Sozialdemokraten Gustav Noske. Die Einsätze der Freikorps, die mit der Zustimmung Eberts von Noske zur Niederschlagung revolutionärer Unruhen angeordnet werden, vertiefen die Spaltung der Arbeiterbewegung. Im Februar 1919 wird Ebert erster Reichspräsident der Republik. Deutschland probt den Aufstand. Während der Novemberrevolution bilden sich allerorts Soldaten- und Arbeiterräte. In Berlin versammeln sich ihre Delegierten aus ganz Deutschland, um über die politische Zukunft des Landes zu entscheiden. Hier muss auch der Rat der Volksbeauftragten seine Beschlüsse rechtfertigen, dem die alten Mächte die Regierungsgewalt übergeben haben. Er besteht aus 6 Mitgliedern. 3 stellen die Mehrheit Sozialdemokraten und 3 die USPD. Die große Mehrheit der Räteversammlung und die Mitglieder der MSPD wollen in Deutschland ein parlamentarisches Regierungssystem einführen. Die radikale Linke und große Teile der USPD fordern dagegen eine Räterepublik. Ihr Vorbild sind die Sowjets, die Arbeiterräte, die gerade in Russland die Macht an sich reißen. In Deutschland bleibt die extreme Linke eine politisch hoffnungslose Minderheit, die aber durch Massendemonstrationen und radikale Parolen viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die politischen Entwicklungen in dieser Zeit laufen häufig so ab. Linke Republikaner ergreifen die Macht, halten sich aber an die demokratischen Spielregeln. Die konservative und nationalistische Rechte lehnt Demokratie und Republik ab und durch ihr gewalttätiges Eingreifen eskaliert die Lage. Die Mittel, mit denen die Rechte vorgeht, sind so einfach wie brutal. Mordanschläge auf prominente Führer der Linken oder ein Einmarsch der von ehemaligen Offizieren geführten Freikorps in die Regionen, in denen linke Regierungen am Ruder sind. In den Freikorps sammeln sich ehemalige Armeeangehörige, die den Weg zurück in das Zivilleben nicht finden. Gewalt von links bricht im Januar 1919 in Berlin aus. Der Spartakusbund probt den Aufstand. Die Spartakisten sind die radikalste Gruppierung innerhalb der USPD und ein Vorläufer der Kommunistischen Partei Deutschlands, die zur Jahreswende 1918-1919 gegründet wird. Der wichtigste Mann im Vorstand ist Karl Liebknecht. Am 9. November ruft er, nahezu im Alleingang und von niemandem autorisiert, in Berlin die Sozialistische Deutsche Republik aus. Diese Aktion soll ein Signal zum allgemeinen Volksaufstand geben. Das Ziel ist ein System nach sowjetischem Vorbild. Der Aufstand wird innerhalb weniger Stunden blutig niedergeschlagen. Angehörige der Gardeschützenkavallerie ermorden Liebknecht. An seiner Seite steht Rosa Luxemburg. Auch sie wird brutal ermordet. Als ob es nicht schon genug Probleme gibt, muss die Republik auch noch formell den Krieg beenden und einen Friedensvertrag abschließen. Die deutsche Delegation, die im Februar 1919 nach Versailles reist, wird frostig empfangen. Hier wird nicht verhandelt. Hier werden Bedingungen überreicht. Deutschland kann nur akzeptieren oder es riskiert die Besetzung durch die alliierten Truppen. Die vom Sozialdemokraten Philipp Scheidemann geführte Regierung hält den Vertrag für unannehmbar. Sie tritt am 20. Juni zurück. 8 Tage später unterzeichnet Deutschland das Friedensdiktat unter Protest. Ein Tanz auf dem Vulkan. Unmittelbar nach dem Waffenstillstand und in den kommenden 4 Jahren stehen die ersten deutschen Regierungen vor nahezu unlösbaren Problemen. Die Alliierten verlangen den sofortigen Rückzug der deutschen Armeen aus allen besetzten Gebieten. Mehrere Millionen Soldaten kehren in ein Land zurück, dessen innere Ordnung zusammengebrochen ist und das vor gewaltigen Versorgungsproblemen steht, die sich nun durch die hereinströmenden Soldaten enorm verschärfen. Die Wirtschaftskrise wächst, da die seit Jahren auf eine Kriegswirtschaft eingestellte Industrie nur langsam auf die notwendige Friedensproduktion umgestellt werden kann. 1923 besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet, um ihren Forderungen nach den im Friedensvertrag vereinbarten Kohlelieferungen Nachdruck zu verleihen. Die Berliner Regierung ruft zum passiven Widerstand auf, der fast 100%ig befolgt wird. Aber der Ruhrkampf übersteigt schon bald die wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands, da die Gehälter der Beamten und Angestellten und die Unterstützung der streikenden Bergarbeiter vom Reich bezahlt werden müssen. Die schon in den Kriegsjahren einsetzende Geldentwertung beschleunigt sich wahnwitzig. In Deutschland herrscht bis Ende 1923 ein permanenter Bürgerkrieg. Adel, Militär, Großindustrie und Teile des Bürgertums verweigern der jungen Republik ihre Zustimmung. Die Unterzeichner des Waffenstillstandsabkommens werden als Novemberverbrecher und der Friedensvertrag von Versailles als Schandvertrag bezeichnet. In all diesen Wirren muss zudem auch eine neue Verfassung erarbeitet werden. Die Nationalversammlung, die darüber entscheidet, kommt im Theater der Stadt Weimar zusammen. Man will damit dem unruhigen Berlin ausweichen, um ohne jeden Druck der Straße entscheiden zu können. Im August 1923 wird der Vorsitzende der Deutschen Volkspartei, Gustav Stresemann, Reichskanzler. Seine Regierung, in der zunächst auch sozialdemokratische Minister sitzen, schafft es, innerhalb von 3 Monaten die Lage zu stabilisieren. Noch wichtiger aber, mit der Einführung der sogenannten Rentenmark am 15. November 1923 wird die Inflation gestoppt. Sie ist ein Erbe des Krieges und führt innerhalb kürzester Zeit zu einer Verelendung, die weit in die bürgerlichen Schichten hineinreicht. Auch wenn er nur 3 Monate Reichskanzler ist, gehört Gustav Stresemann zu den wenigen herausragenden Politikern der Weimarer Republik. Er sitzt seit 1907 für die Nationalliberalen im Reichstag. Im Ersten Weltkrieg gehört er zu denen, die von großen deutschen Gebietsannexionen träumen und sich für einen Siegfrieden einsetzen. Er wandelt sich jedoch rasch zum Vernunftsrepublikaner. Er liebt die Republik nicht, erkennt aber, dass die Welt sich gewandelt hat. Stresemann gründet die Deutsche Volkspartei, die sich als politische Vertretung der Wirtschaft versteht. Als Ebert ihn zum Reichskanzler ernennt, findet seine Politik die Unterstützung der Sozialdemokraten. Sein früher Sturz beendet nicht seine politische Laufbahn, vielmehr übernimmt er nach der überaus erfolgreichen Kanzlerschaft für die nächsten 6 Jahre das Amt des Außenministers. 1924 beginnt er gegenüber den Westmächten seine Diplomatie des Ausgleichs. In Locarno unterschreibt er einen Gewaltverzichtsvertrag mit Frankreich. Dafür wird ihm 1926 zusammen mit seinem Verhandlungspartner, dem französischen Außenminister Aristide Briand, der Friedensnobelpreis verliehen. Unter der Leitung des amerikanischen Bankiers Charles Dawes findet im Sommer 1924 in London eine Reparationskonferenz statt, bei der Stresemann erste erhebliche Verbesserungen für sein Land durchsetzen kann. Im Berliner Vertrag vereinbaren im April 1926 Deutschland und die Sowjetunion, ihre Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern und sich gemeinsam für eine Friedenspolitik einzusetzen. Noch im selben Jahr wird Deutschland Mitglied des Völkerbundes. 1929 tagt in Paris eine neue Reparationskonferenz, die diesmal von dem amerikanischen Bankier Owen D. Young geleitet wird. Der inzwischen todkranke deutsche Außenminister reist im August 1929 nach Den Haag, wo die Entschädigungszahlungen noch einmal zur Diskussion stehen. Wieder kann Berlin erhebliche Verbesserungen durchsetzen. Am 3. Oktober 1929 stirbt Stresemann. Nach den bürgerkriegsähnlichen Nachkriegsjahren beruhigt sich die Lage. Das Ende der Inflation und die Zustimmung zum Dawes-Plan öffnen das Land für dringend notwendige amerikanische Kredite. Die Konjunktur zieht an, die Zahl der Arbeitslosen sinkt, die Radikalen werden zurückgedrängt. Es beginnen die goldenen Zwanziger. Die Totengräber der Republik. 1925 wird der ehemalige General des Kaisers, Paul von Hindenburg, zum neuen Reichspräsidenten gewählt. Der greise Präsident ist von einem kleinen konservativen Kreis umgeben, der seine Entscheidungen in den kommenden Jahren stark beeinflussen wird. Besonders fatal für die künftige Entwicklung ist die starke Stellung, die die Weimarer Verfassung dem Reichspräsidenten einräumt. Der Verfassungsartikel 48 gibt dem Staatsoberhaupt die Möglichkeit, im Falle eines Notstandes durch Notverordnungen zu regieren. Wann aber ein Notstand eintritt und wie dieser Begriff überhaupt zu definieren ist, das kann jeder Amtsinhaber so auslegen, wie es in sein politisches Konzept passt. Eine weitere politische Waffe des Reichspräsidenten ist sein Recht, jederzeit den Reichstag aufzulösen und damit Neuwahlen zu erzwingen. Das Staatsoberhaupt ernennt oder entlässt zudem den Reichskanzler. Es ist also eine Zwei-Mächte-Verfassung, die sich die Republik gegeben hat. Ein politisch starker Reichspräsident steht dem häufig zerstrittenen und sich selbst blockierenden Reichstag gegenüber. Das kann nur gut gehen, solange beide Seiten das Gesamtwohl des Staates im Auge haben und ihr Handeln von demokratischen Grundsätzen bestimmt wird. Spätestens seit 1930 ist das nicht mehr der Fall. In den Jahren der relativen Stabilität bleiben die radikalen Parteien im Reichstag bedeutungslos. Aber auf den Straßen sieht es bald anders aus. Der Führer der NSDAP, Adolf Hitler, treibt ab 1925 den Ausbau der Partei systematisch voran. Die Sturmabteilung, SA, macht er zu einem wirksamen Kampfinstrument. In den internen Parteidiskussionen wird Hitlers diktatorischer Führungsanspruch akzeptiert. Er tritt bei zahlreichen Großveranstaltungen auf, sein Name wird zu einem Begriff in Deutschland. Bei den Reichstagswahlen im Mai 1928 können SPD und KPD größere Gewinne verzeichnen. Insgesamt kommen jetzt 42% der Abgeordneten aus ihren Reihen. Ganze 2% der Wähler entscheiden sich für die Nationalsozialisten. Verlierer sind die bürgerlichen Parteien, die in den letzten Jahren an den verschiedenen Regierungen beteiligt waren. SPD, das Zentrum, Stresemanns Deutsche Volkspartei und die inzwischen sehr kleine liberale Deutsche Demokratische Partei schließen sich zur Großen Koalition zusammen. Reichskanzler wird Hermann Müller, ein Sozialdemokrat. Nach nur 2 Jahren tritt er zurück. Am 29. Oktober 1929, dem sogenannten Schwarzen Freitag, stürzen die Aktienkurse an der New Yorker Börse in den Keller. Die US-Banken geraten in Zahlungsprobleme und rufen ihre Kredite zurück. Deutschland bringt der Abzug des ausländischen Geldes in den kommenden 3 Jahren in eine enorme Liquiditätskrise. Der Konsum geht zurück, die öffentlichen Investitionen sinken, die Auslandsgelder bleiben aus und die Konjunktur gerät ins Trudeln. Ende Dezember 1930 gibt es in Deutschland wieder 4,4 Millionen Arbeitslose und 1932 wird die 6-Millionen-Grenze überschritten. Eine schwere Agrarkrise kommt noch hinzu. Neues Elend macht sich breit. Im März 1930 ist der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning Kanzler geworden. Die Wirtschaftskrise will er durch einen eisernen Sparkurs und eine restriktive Geldpolitik bekämpfen. Die Regierung denkt also gar nicht daran, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sondern schwächt sie zusätzlich und das mit Absicht. Brüning hofft, dass die sichtbare Verelendung der Bevölkerung das Ausland überzeugt, dass Deutschland keine Reparationen mehr leisten kann. Der Kanzler scheitert. Die wachsende wirtschaftliche Not treibt den Radikalen von rechts und von links die Wähler zu. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 erringen die Nationalsozialisten 107 Mandate, ein Zuwachs von 95 Sitzen. Sie stellen ab 1932 die mit Abstand stärkste Fraktion im Reichstag. Am 10. April 1932 wählen die Deutschen im zweiten Wahlgang Hindenburg mit 19,4 Millionen Stimmen zum Reichspräsidenten. Für Hitler stimmen 13,4 Millionen Wähler. Nur weil sich schließlich alle bürgerlichen Parteien und auch die Sozialdemokraten hinter Hindenburg stellen, kann Hitlers Aufstieg zum Staatsoberhaupt noch einmal verhindert werden. Im Mai 1932 tritt Brüning zurück. Auf den Straßen liefern sich Nationalsozialisten und Kommunisten Kämpfe, bei denen es zahlreiche Tote gibt. Die Ordnung zerfällt und die beiden auf Brüning folgenden Kanzler, Franz von Papen und Kurt von Schleicher, erweisen sich als politische Leichtgewichte und schäbige Intriganten. Ihr Ziel ist es nicht, die Demokratie zu stärken, sondern sie abzuschaffen. Von Papen kann sich nur durch Hindenburgs Unterstützung halten. Der Reichstag ist nahezu geschlossen gegen ihn. Nach seinem Rücktritt wird am 3. Dezember der Reichswehrmann Kurt von Schleicher Kanzler. Der tritt schon nach 6 Wochen zurück. Die entscheidenden Akteure sind jetzt erneut von Papen und der Parteivorsitzende der Deutschnationalen Volkspartei, der mächtige Pressezar und erzkonservative Antidemokrat Alfred Hugenberg. Gemeinsam mit der Reichswehrführung und den konservativen Wehrverbänden überzeugen sie Hindenburg davon, dass ein Reichskanzler Hitler, eingebunden in eine Regierungskoalition, rasch in den Griff zu bekommen sein werde. Am Abend des 30. Januar ziehen Fackelzüge an der Reichskanzlei vorbei. Hindenburg hat Hitler zum Reichskanzler berufen. Die Republik wird eine Diktatur. Hitler bildet eine Regierung, zu der auch nationalkonservative Minister gehören. Das wichtige Innenministerium allerdings, dem die Polizei unterstellt ist, leitet der Nationalsozialist Wilhelm Frick. Der frühe Weggefährte Hitlers, Hermann Göring, sitzt als Minister ohne Geschäftsbereich im Kabinett. Gleichzeitig ist er preußischer Innenminister, befiehlt also über die Sicherheitskräfte im größten Land des Reiches. Reichswehrminister wird General Werner von Blomberg, ein Anhänger Hitlers. Die Kräfte sind damit so verteilt, dass der neue Kanzler sofort mit der Umstrukturierung der inneren Verhältnisse beginnen kann. Hitler ist in Braunau am Inn, also als Österreicher geboren. Kleinbürgerlich sind die Verhältnisse, in denen er aufwächst. Als Schüler bleibt er ziemlich erfolglos. Arbeitsunlust und Müßiggang veranlassen ihn 1905, die Realschule nach 5 Jahren zu verlassen. Nach dem Tod des Vaters lebt er mit der Mutter in Linz. In seiner Fantasie entwirft er gigantische Baupläne und träumt von einer Künstlerkarriere. Doch gleich 2-mal fällt er bei der Aufnahmeprüfung an der Wiener Kunstakademie durch. Als die Mutter 1907 stirbt, geht er endgültig nach Wien. Ein regelloses Leben beginnt. Kontaktscheu und verschlossen bleibt er ein Einzelgänger, verdient gelegentlich ein paar Groschen als Postkartenmaler. Ein Abstieg, der schließlich in den Männerwohnheimen der Stadt endet. 1913 zieht Hitler nach München, um dem Wehrdienst in Österreich zu entgehen. Im Ersten Weltkrieg kommt er als Gefreiter an die Westfront, ist Meldegänger und wird mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach einem Gasangriff erblindet er vorübergehend, weshalb er das Ende des Krieges in einem Lazarett erlebt. Im September 1919 besucht Hitler ein Treffen der Deutschen Arbeiterpartei, die sich ab Februar 1920 Nationalsozialistische Arbeiterpartei nennt. 1921 übernimmt er den Parteivorsitz. Am 9. November 1923 wagt er in München einen Putschversuch. Er will nach Berlin marschieren und dort die Regierung verjagen. Vorbild für dieses irrationale Vorhaben ist der italienische Faschist und Diktator Benito Mussolini. Dieser hatte 1922 durch einen Marsch nach Rom die Macht in Italien erobert. Die Putschisten werden von der Polizei an der Münchner Feldherrnhalle gestoppt. Es gibt Tote und Verletzte. Hitler flieht. Bald wird er verhaftet und von einem überaus milden Gericht in einem Hochverratsprozess zu 5-jähriger Festungshaft verurteilt. In der Haft diktiert er sein Buch »Mein Kampf«. Ende 1924 wird er vorzeitig entlassen. In den kommenden Jahren schafft er eine Macht- und Befehlsstruktur, die seine Rolle als Führer der Partei unanfechtbar macht. Mit den ersten großen Landtags- und Kommunalwahlerfolgen 1929 wird er zu einer politischen Größe in der Weimarer Republik. Am 1. Februar 1933, auf der ersten Kabinettssitzung unter Hitlers Leitung, beschließt die neue Regierung die Auflösung des Reichstags. Neuwahlen sollen am 5. März stattfinden. Hitler will keine Parlamentsdiskussionen mehr und hofft auf ein eindeutiges Wahlergebnis zu seinen Gunsten. Schnell wird deutlich, welchen Kurs er einschlägt. Göring lässt in Preußen wichtige Positionen in der Verwaltung, dazu gehören auch die staatlichen Sicherheitskräfte, von Nationalsozialisten besetzen. Er gibt einen Befehl heraus, nachdem die Polizei ihre Neutralität aufzugeben und gegen Staatsfeinde rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen hat. SA und SS, die Sturmabteilung und die Schutzstaffel, erhalten den offiziellen Status einer Hilfspolizei. Nur wenige Tage nach der Reichstagsauflösung rollt eine Säuberungswelle über Preußen, der zunächst vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten zum Opfer fallen. Nach ersten willkürlichen Verhaftungen werden Gegner des Regimes in provisorische Häftlingslager oder Parteilokale verschleppt und gefoltert. Bereits im Juli 1933 gibt es 27.000 politische Gefangene. Bis Oktober sind etwa 500 bis 600 von ihnen umgebracht worden. Am Abend des 27. Februar brennt der Reichstag. Am Tatort wird der holländische Kommunist Marinus van der Löbbe festgenommen, der sofort zugibt, den Brand gelegt zu haben. Die Nationalsozialisten aber behaupten, es habe sich um das Fanal eines lange vorbereiteten kommunistischen Aufstandes gehandelt. Die SPD sei zumindest Mitwisser des Anschlages gewesen. Einen Tag später erlässt Hindenburg, auf Wunsch Hitlers, die Verordnung zum Schutz von Staat und Volk. Sie setzt die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft. Damit ist der Weg frei, die Länderregierungen zu entmachten. Hindenburg hat Hitler über die Notstandsgesetze zur alleinigen Macht im Staate verholfen. Bis zum 5. März läuft die Propaganda auf Hochtouren. Den gesamten Staatsapparat setzen die Nazis für ihre Zwecke ein. Mit Terror und behördlichen Schikanen behindern sie die öffentlichen Auftritte der linken und liberalen Parteienvertreter. Aber es gelingt Hitler nicht, die absolute Mehrheit der Wähler für sich zu gewinnen. Am 5. März erhält die NSDAP 43,9%. Nur gemeinsam mit Hugenbergs Deutschnationalen kommt die Regierung knapp über 50%. Sozialdemokraten und Kommunisten erringen immerhin zusammen 30,6% der Stimmen. Schon 18 Tage nach der Wahl legt Hitler dem Reichstag ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vor. Dieses sogenannte Ermächtigungsgesetz gibt der Reichsregierung Vollmachten, die es ihr ermöglichen, sogar Bestimmungen der Verfassung unbeachtet zu lassen. Alle Parteien, mit Ausnahme der Sozialdemokraten, stimmen dem Gesetz zu und legen damit die Macht in Hitlers Hände. Deutschland ist eine Diktatur. Gleichschaltung, Terror und Aufrüstung. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Am 31. März macht das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder Deutschland zu einem Zentralstaat. Die Gauleiter der einzelnen Regionen haben nun die Befehle der Parteizentrale in Berlin umzusetzen. Für den 1. April wird ein Judenboykott ausgerufen, die erste reichsweite antijüdische Aktion des Regimes. Die NSDAP fordert die Bevölkerung auf, an diesem Tag jüdische Geschäfte, Anwaltbüros und Arztpraxen zu meiden. Vor den Geschäften postieren sich uniformierte SA-Mitglieder. Auf viele Schaufenster malt der Nazimob Davidsterne und antisemitische Aufrufe. Gestoppt wird die Aktion, die eigentlich bis zum 4. April dauern soll, weil das Ausland scharfe Kritik äußert und den Boykott deutscher Exportwaren androht. Am 10. Mai gründen die Nazis die Deutsche Arbeitsfront, in die alle ehemaligen Gewerkschaftsmitglieder zwangseingegliedert werden. Am gleichen Tag werden vor deutschen Universitäten Bücher und Schriften bedeutender deutscher Autoren auf großen Scheiterhaufen verbrannt. Dann wird die Justiz in der Deutschen Rechtsfront gleichgeschaltet. Die bürgerlichen Parteien beschließen ihre Selbstauflösung und die SPD wird am 22. Juni verboten. Die Parteiführung flieht ins Ausland. Wer bleibt, wird verhaftet. Im Juli unterbindet ein Gesetz die Neubildung von Parteien. Deutschland wird zum Einparteienstaat. Auch die Jugendlichen entgehen der Gleichschaltung nicht. Schon am 17. Juni übernimmt Baldur von Schirach die Kontrolle über alle Jugendverbände. Die Hitlerjugend, HJ, wird zur erfolgreichen Kaderschmiede für den ideologisch geschulten Nachwuchs des Regimes. Mitte 1939 hat sie 8,7 Millionen Mitglieder. Bald gibt es den Bund Deutscher Mädel, BDM, die NS-Frauenschaft und den Reichsnährstand, die Bauernorganisation. Die Industrie, der Handel, das Handwerk, kein Bereich, der nicht von der NSDAP kontrolliert wird. Auch die deutsche Kultur wird gleichgeschaltet und einer strengen Kontrolle unterworfen. Josef Goebbels, Gauleiter von Berlin, wird Hitlers Propagandaminister und herrscht in den kommenden 12 Jahren über Presse, Rundfunk, Theater, Museen und Filmindustrie. Nach nur 2 Jahren ist Hitler nicht mehr nur in der Partei, sondern auch im Staat der Führer. Als Hindenburg 1934 stirbt, folgt ihm Hitler als Staatsoberhaupt nach. 4 Jahre später wird er Oberbefehlshaber der Wehrmacht. 1935 wird auf dem Nürnberger Reichsparteitag das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verabschiedet. Es nimmt den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft und verbietet Ehen und außereheliche Beziehungen mit Juden. Dieses Gesetz bildet die entscheidende Grundlage für die totale Entrechtung der jüdischen Mitbürger. Vom geraubten Vermögen der deutschen Juden profitieren unzählige Deutsche und es leistet einen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung des Dritten Reiches. In der sogenannten Reichskristallnacht inszenieren die Nazis am 9. November 1938 ein Pogrom, bei dem insgesamt 265 Synagogen niedergebrannt oder demoliert, 7000 jüdische Geschäfte und 29 Warenhäuser geplündert werden. Mindestens 36 Menschen kommen ums Leben. Einen Tag später werden 11.000 vorwiegend wohlhabende Juden in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen transportiert. Der Staat friert die Beamtenpensionen für Juden ein. Jüdische Jugendliche dürfen keine deutschen Schulen mehr besuchen. Die letzte große Fluchtwelle der deutschen Juden setzt ein. Ab 1. September 1941 müssen Juden im Reich den gelben Stern tragen. Wer bleibt, wird ab 1942 in die Vernichtungslager verschleppt und ermordet. Die systematische Ermordung des europäischen Judentums durch die Führung und die Behörden des Dritten Reiches ist ein in der Geschichte beispielloses Verbrechen. Dem Holocaust fallen in den von den Nationalsozialisten errichteten Vernichtungslagern 2,5 bis 3 Millionen Menschen zum Opfer, überwiegend Juden. Alleine in Auschwitz sterben 1 Million. Die aus Deutschland und den von der Wehrmacht besetzten europäischen Staaten deportierten jüdischen Männer, Frauen und Kinder werden in eigens dafür errichteten Gaskammern durch das Gift Zyklon B umgebracht. In den besetzten Gebieten im Osten sterben über 600.000 Juden bei Massenerschießungen. Insgesamt sind im Zuge der nationalsozialistischen Rassenpolitik etwa 6 Millionen Menschen umgebracht worden. Opfer der Rassenideologie werden auch Tausende Sinti und Roma, damals Zigeuner genannt. In den Kriegsjahren ermorden die Nationalsozialisten etwa 500.000 von ihnen. Homosexuelle werden ebenfalls verfolgt und in die Lager verschleppt. Anfang 1933 gibt es immer noch fast 6 Millionen Arbeitslose. Hitlers Erfolg hängt entscheidend von einem Durchbruch auf dem Arbeitsmarkt ab. Es beginnt mit groß angekündigten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf dem Bau- und Forstsektor. Hitler greift dabei auf Vorhaben zurück, die schon in den Weimarer Jahren entwickelt wurden. Das gilt auch für den legendären Autobahnbau. Hitler nutzt Projektstudien aus den Weimarer Jahren, schreibt die Ideen auf seine Fahnen und lässt ab 1936 fast 125.000 Menschen an den Straßen des Führers arbeiten. Die Arbeitslosigkeit sinkt kontinuierlich. 1937 sind nur noch 900.000 Menschen ohne Arbeit. Hitlers Erfolg ist leicht nachvollziehbar. Er stellt die deutsche Industrie auf eine intensive Aufrüstungs- und Kriegsproduktion um. Die Konzerne erhalten bald große Staatsaufträge und können neue Arbeitskräfte einstellen. Der innenpolitischen Konsolidierung der Macht folgen ab 1935 spektakuläre außenpolitische Schritte, die Hitler bald eine wachsende Zustimmung in der Bevölkerung einbringen. Innerhalb kürzester Zeit revidiert er die wehrpolitischen Bestimmungen des Versailler Vertrages. Es beginnt mit der schon 1925 zwischen Deutschland und Frankreich vereinbarten Abstimmung im Saargebiet am 13. Januar 1935. 91% der Saarländer stimmen für eine Rückkehr in das Deutsche Reich. Ein Triumph für das Regime. Am 7. März 1935 kündigt Deutschland den Locarno-Vertrag und lässt Truppen ins entmilitarisierte Rheinland einmarschieren. Ein klarer Bruch des Versailler Vertrags. Aber England und Frankreich schweigen. Gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrags und mit Duldung der Siegermächte führt Deutschland die Wehrpflicht wieder ein. Am 18. Juni schließen Berlin und London ein Flottenabkommen, das den Deutschen zugesteht, eine Kriegsflotte zu bauen, die bis zu 35% der Stärke der britischen Flotte entspricht. Dann beteiligt sich die deutsche Wehrmacht wieder an einem Krieg. Hitler hilft dem Faschisten Franco und schickt die Fliegerstaffeln der Legion Condor nach Spanien. Ihre Bomben werden die Stadt Guernica dem Erdboden gleichmachen und eine weltweite, aber wirkungslose Empörung auslösen. Am 12. März 1938 überschreiten Wehrmachtseinheiten die österreichische Grenze. Auf dem Heldenplatz in Wien ruft Hitler seinen über 100.000 Zuhörern zu: Ich melde vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Die Welt blickt bewundernd und erschreckt auf die Geburt des Großdeutschen Reiches. Drei Monate später greift Hitler nach der Tschechoslowakei. Im Sudetenland lebt eine starke deutsche Minderheit, die sich von der Prager Republik benachteiligt fühlt. Bei den Parlamentswahlen von 1935 stimmten 68% der Sudetendeutschen für die mit den Nationalsozialisten verbündete Partei von Kurt Henlein, die sich für einen Anschluss an das Reich einsetzt. Berlin stellt der Prager Regierung ein Ultimatum und droht mit einem Einmarsch. Die Kriegsgefahr veranlasst den britischen Premierminister Chamberlain, Hitler zweimal in Deutschland zu besuchen. Am 29. September 1938 findet in München eine Konferenz über die Zukunft des Sudetenlandes statt, an der neben Deutschland auch England, Frankreich und Italien teilnehmen. Die Prager Regierung wird nicht eingeladen. Um den Frieden zu bewahren, verraten die Westmächte ihren Verbündeten, die Tschechoslowakei, und Hitler kann das Sudetenland dem Reich einverleiben. 5 Monate später marschiert die Wehrmacht auch in den verbliebenen Teil der Tschechoslowakei ein und errichtet das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Erstmals wird ein Gebiet besetzt, in dem es keine Deutschen gibt, die heim ins Reich zu holen sind. Nur 5 Tage, nachdem die Hakenkreuzfahne auf der Prager Burg gehisst worden ist, stellt Berlin territoriale Forderungen an Polen, darunter die Rückgabe Danzigs. Der Zweite Weltkrieg. Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen beginnt am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. England und Frankreich, die die Unverletzlichkeit der polnischen Grenzen garantiert haben, erklären Deutschland den Krieg. In 6 Wochen ist Polen zerstört und besiegt. In einem Geheimvertrag haben Hitler und Stalin sich am 23. August auf eine Teilung Polens geeinigt. Sowjetische Truppen besetzen am 17. September die östlichen Teile und Deutschland herrscht im Generalgouvernement Polen. Im Westen kommt es zum sogenannten Sitzkrieg. Gut 8 Monate liegen sich Franzosen und Deutsche bewegungslos gegenüber. Hitler schwört heuchlerisch, Deutschland habe keine weiteren Ansprüche. London aber lässt sich nicht mehr täuschen. Der neue Premierminister Winston Churchill warnt erfolgreich vor jeder Nachgiebigkeit gegenüber den Deutschen. Im April 1940 überfällt Deutschland Dänemark und Norwegen und kommt einer britischen Invasion nur um wenige Stunden zuvor. Beiden Seiten geht es vor allem um die reichen Erzvorkommen, die sie sich für die Waffenproduktion sichern wollen. Am 10. Mai beginnt der Westfeldzug. Belgien, Holland und Luxemburg werden überrannt. Innerhalb von 6 Wochen ist Frankreich besiegt. Den Waffenstillstand lässt Hitler im selben Eisenbahnwagen unterzeichnen, in dem die deutsche Delegation 1918 die Niederlage der kaiserlichen Armee eingestehen musste. Der Führer ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Wende bringt der monatelange Luftkrieg über England. Es gelingt Deutschland nicht, die Royal Air Force zu besiegen. Mit Hilfe amerikanischer Rüstungslieferungen steigern die Briten ihre Flugzeugproduktion enorm. Der deutschen Luftwaffe hingegen fällt es immer schwerer, die hohen Verluste zu ersetzen. Hitler muss die Luftschlacht über Großbritannien einstellen und die geplante Invasion der Insel abblasen. Es ist nicht der letzte Rückschlag. 1941 eilt das Afrikakorps unter Erwin Rommel den verbündeten Italienern in Libyen zur Hilfe. In der Nähe der nordägyptischen Stadt El Alamein werden sie jedoch 1942 von den Engländern zum Rückzug gezwungen. Am Ende muss das Korps in Tunesien kapitulieren. 250.000 Deutsche und Italiener gehen in Gefangenschaft. Die deutsche Wehrmacht erobert Jugoslawien und Griechenland, um eine weitere Niederlage Italiens zu verhindern. Das Ende beginnt am 22. Juni 1941. Deutschland überfällt die Sowjetunion. Die deutschen Armeen schlagen die schlecht ausgerüsteten sowjetischen Truppen in mehreren gewaltigen Kesselschlachten. Millionen sowjetische Soldaten geraten in Gefangenschaft. Im Dezember stehen deutsche Einheiten wenige Kilometer vor Moskau. Aber der Angriff bleibt im Schlamm und dann in eisigen Schneestürmen stecken. Mit ihrem Überfall auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 treten schließlich die Japaner in einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten von Amerika ein. Hitler, vertraglich mit Tokio verbündet, erklärt den USA den Krieg. Aus dem Europäischen ist ein Weltkrieg geworden. Ende 1942 wird in Stalingrad die 6. Armee eingeschlossen und muss Anfang 1943 kapitulieren. Die Kämpfe kosten 2 Millionen Menschen das Leben. Zehntausende deutsche Soldaten kommen in Gefangenschaft, nur wenige überleben. Im Juli 1943 landen die Alliierten in Sizilien. Am 25. Juli wird Mussolini gestürzt und im September betreten amerikanische und britische Soldaten das italienische Festland. Im Osten muss die deutsche Armee auf breiter Front zurückweichen. Und dann landen im Juli 1944 die Alliierten mit der größten Invasionsarmee der Weltgeschichte in der Normandie. Zur gleichen Zeit erreichen die Russen die Memel. Am 21. Oktober besetzen die Amerikaner Aachen. Im April 1945 schließen sowjetische Einheiten Berlin ein. Am 30. April begeht Hitler Selbstmord. Am 7. und 8. Mai kapituliert das Deutsche Reich. Aus BRD und DDR wird Deutschland. Jahre der Besatzung. Mit der militärischen Niederlage endet nicht nur die Herrschaft der Nationalsozialisten. Deutschland verliert seine politische Eigenständigkeit. Es gibt keine Friedensverhandlungen wie 1919. Die Sieger entscheiden allein über die Zukunft der Besiegten. Dazu konferieren im Juni 1945 die großen drei, Stalin, Churchill und der neue amerikanische Präsident Harry S. Truman in Potsdam. Die deutschen Soldaten dürfen nicht zurück in ihre Heimat marschieren wie 1918. Sie sind Kriegsgefangene. Sie hungern in den Lagern der Engländer und Amerikaner, werden aber immerhin in den nächsten 12 bis 15 Monaten entlassen. Wer in russische Hände fällt, muss dagegen den langen Marsch zur Zwangsarbeit in den Bergwerken der Sowjetunion antreten. Die wenigen, die überleben, kommen erst 1955 wieder zurück. Die Alliierten errichten in Nürnberg ein internationales Kriegsverbrechertribunal, vor dem sich vom 14. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 die 22 deutschen Hauptkriegsverbrecher verantworten müssen. 12 Todesurteile werden ausgesprochen und vollzogen. Langjährige Haftstrafen und 3 Freisprüche ergänzen diesen bemerkenswerten Versuch, auch Politiker und Militärs für die von ihnen befohlenen Verbrechen verantwortlich zu machen. Es folgen zahlreiche weitere Verfahren. Die meisten der zu Freiheitsstrafen Verurteilten sind allerdings schon bald wieder frei und setzen ihre beruflichen Karrieren in der Wirtschaft oder als Richter, Staatsanwälte und Behördenleiter fort, als seien sie nie treue Diener einer Diktatur gewesen. Deutschland wird in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Das Saarland wird abgetrennt. Seine Zukunft soll eine französische sein. Die ehemalige Hauptstadt Berlin wird ebenfalls 4 geteilt. Pommern, Ostpreußen und Schlesien kommen unter polnische Verwaltung. Der Streit um diese jenseits der Oder-Neiße-Linie liegenden Gebiete wird jahrelang das politische Klima in der Bundesrepublik und gegenüber Polen vergiften. In Potsdam einigen sich die großen drei auf eine gemeinsame Verwaltung der Zonen. Diese soll über den in Berlin sitzenden Kontrollrat laufen, wobei allerdings jede Besatzungsmacht in ihrem Bereich autonom entscheiden kann. In den Kriegsjahren planten die Alliierten noch, Deutschland zu zerstückeln. Aber es wird schließlich nicht zerschlagen, denn Amerika hat die Erfahrung der 20er Jahre nicht vergessen, als der undiplomatische Frieden von Versailles und eine Wirtschaftskrise die positive Entwicklung in Deutschland vereitelten. Hinzu kommt, dass man zwar gemeinsam mit der Sowjetunion gegen Hitler zu Felde zog, aber hinsichtlich der Weltordnung nach dem Krieg durchaus unterschiedliche Vorstellungen hegt. In Washington ist man daher ab 1946 der Ansicht, dass ein wirtschaftlich starkes und mit den USA verbündetes Deutschland ein Bollwerk gegenüber den unkalkulierbaren Ansprüchen der Sowjetunion sein kann. Deutschland wird geteilt. In den 3 westlichen Besatzungszonen werden die Länder wieder errichtet. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden neu gegründet. Die Amerikaner haben bereits 1945 Ministerpräsidenten ernannt, die gemeinsam über die Belange der Länder beraten und die Anordnungen der Besatzungsmacht durchführen. Jetzt dürfen die Deutschen ihre Landtage selbst wählen. Das geht nicht ohne politische Parteien. In Hannover organisiert Kurt Schumacher den Neuaufbau der SPD. In Nordrhein-Westfalen übernimmt Konrad Adenauer den Vorsitz der Christlich-Demokratischen Union, CDU, die an die Stelle des Zentrums tritt. Die CDU in Berlin wird von Jakob Kaiser geleitet, an der Spitze der Berliner SPD steht Ernst Reuter. In Bayern bildet sich ebenfalls eine christliche Partei, die CSU. Sie wird ab 1949 im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft mit der CDU eingehen. Im Südwesten und in Hessen formieren sich die Liberalen zur Freien Demokratischen Partei, FDP. Aus ihren Reihen kommt der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Am linken und am rechten Rand entstehen weitere Parteien, die in den Anfangsjahren der Bundesrepublik noch eine gewisse Rolle spielen. Ihre Wähler wenden sich aber bald der CDU oder der SPD zu. Ein Sammelbecken alter Nationalsozialisten ist die Sozialistische Reichspartei, die im Oktober 1952 verboten wird. Im August 1956 wird die KPD ebenfalls verboten. In Bonn beginnen die Parteien auf Anweisung der Westalliierten im Parlamentarischen Rat eine Verfassung auszuarbeiten. Präsident der Versammlung ist Konrad Adenauer. In Frankfurt erarbeitet der Wirtschaftsrat Vorschläge für die zukünftige Wirtschaftsordnung. Sein Kopf ist der Nationalökonom Ludwig Erhard. Am 21. Juni 1948 erfolgt einer der wichtigsten Schritte für die wirtschaftliche Erholung und den politischen Neuaufbau Deutschlands, die Währungsreform. Die Reichsmark wird durch die Deutsche Mark ersetzt. Stalin ist sich bewusst, dass die Währungsreform die Abkopplung der Sowjetzone vom westlichen Teil des Landes nach sich ziehen wird. Er verlangt von den Westmächten, West-Berlin von der neuen Währung auszuschließen. Als diese ablehnen, sperren die Sowjets am 24. Juni alle Land- und Wasserwege, die vom Westen in die geteilte Stadt führen. Die Berliner sind von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Die Amerikaner und Engländer antworten bereits 2 Tage später mit einer logistisch einmaligen Aktion auf die Blockade. Ununterbrochen landen die Rosinenbomber auf dem Flugplatz Tempelhof und bringen der Zivilbevölkerung Lebensmittel, Rohstoffe und Brennmaterialien. In den 462 Tagen der Berliner Blockade transportieren britische und amerikanische Flugzeuge fast 2 Millionen Tonnen Waren nach West-Berlin. Am 12. Mai 1949 hebt Stalin die Blockade wieder auf. Am 8. Mai 1949 verabschiedet der Parlamentarische Rat mit Mehrheit das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Schon in den letzten Kriegstagen hat Stalin eine Gruppe deutscher Kommunisten aus dem sowjetischen Exil nach Berlin geschickt. Unter Leitung des ehemaligen sächsischen KPD-Reichstagsabgeordneten Walter Ulbricht sollen sie einen sozialistisch ausgerichteten Arbeiter- und Bauernstaat aufbauen. Während Moskau und die Kommunistische Partei noch versuchen, nach außen hin eine gesamtdeutsche Gemeinsamkeit aufrechtzuerhalten, arbeiten auch sie längst an einem deutschen Staat, nach sowjetischem Vorbild. Die ersten Schritte sind eine Bodenreform und eine Welle von Enteignungen. Parteien und auch Wahlen werden zugelassen, stehen allerdings unter scharfer Kontrolle. Moskau unterstützt die Kommunistische Partei mit allen Mitteln. Trotzdem ist sie weit davon entfernt, Mehrheiten zu erringen. Also führt Ulbricht die Mehrheit auf anderem Wege herbei. 1946 zwingt er die Sozialdemokraten und deren Vorsitzenden Otto Grote wohl zu einer Vereinigung mit der Kommunistischen Partei. Die neue Gruppierung nennt sich Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Die anderen Parteien, die Ost-CDU, die Liberale Deutsche Partei, LDP, oder die Nationaldemokratische Partei Deutschland, NDPD, verlieren ihre Rolle als eigenständige Oppositionsparteien und werden in den Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien hineingezwungen. Damit gibt es in diesem Teil Deutschlands wieder einen Einparteienstaat. Mit jedem Schritt, den die Westzonen auf die Gründung der Bundesrepublik zugehen, vertieft sich die Teilung Deutschlands. Die Sowjetunion antwortet mit einer großen Volkskongressbewegung, die sie in der Ostzone inszenieren lässt. So erhält auch Ulbricht parallel zur Arbeit des Parlamentarischen Rates im Westen den Auftrag, eine eigene Verfassung und die Etablierung eines eigenen Staates vorzubereiten. Am 7. Oktober 1949, 5 Monate nach der Verabschiedung des Grundgesetzes im Westen, proklamiert der Deutsche Volksrat die Deutsche Demokratische Republik. Staatspräsident wird der Kommunist Wilhelm Pieck, Ministerpräsident der ehemalige Sozialdemokrat Otto Grotewohl und der mächtige Mann im Hintergrund bleibt Walter Ulbricht. Am 15. September 1949 wird Konrad Adenauer zum ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Da ist er bereits 73 Jahre alt. Er stammt aus einer katholischen Kleinbürgerfamilie und wird in Köln geboren. Er studiert Jura und tritt 1906 der Zentrumspartei bei. 1908 wird er erster Beigeordneter der Stadt Köln. Von 1917 bis 1933 ist er Oberbürgermeister in der Domstadt. 1933 jagen die Nationalsozialisten ihn aus seinem Amt, weil er sich weigert, bei einem Wahlkampfbesuch Hitlers die Kölner Brücken mit Hakenkreuzfahnen schmücken zu lassen. Nach Kriegsende beruft ihn die englische Besatzungsmacht in sein altes Amt. Er wird wieder Oberbürgermeister im fast vollständig zerstörten Köln. Schon nach wenigen Monaten überwirft er sich mit den Engländern und wird entlassen. Er beteiligt sich an der Neugründung einer christlichen Partei, die schließlich mit neuem Programm unter dem Namen Christlich-Demokratische Union, CDU, entsteht. Die Übernahme des Präsidentenamtes im Parlamentarischen Rat stellt die entscheidende Weiche für den Griff zum höchsten Amt im neuen Staat. Sein Einfluss auf die Verfassungsberatungen ist beträchtlich und rasch erkennt er die Bedeutung der marktwirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen von Ludwig Erhard. Er macht sie sich zu eigen und gewinnt den parteilosen Wirtschaftsfachmann für seinen Wahlkampf. Wirtschaftswunderzeiten. Am 14. August 1949 stimmen die Westdeutschen über die Besetzung des ersten Bundestages ab. CDU und CSU erringen 31% der Stimmen und stellen damit die stärkste Fraktion. Die SPD erreicht 29,2%. Mithilfe der kleineren bürgerlichen Parteien kann Adenauer eine Regierungskoalition bilden und die Sozialdemokraten auf die Oppositionsbänke verbannen. Das Besatzungsstatut vom 21. September 1949 garantiert den drei Westmächten in Fragen der Militarisierung oder der inneren Sicherheit ein starkes Einspruchsrecht. Alle Bonner Gesetze müssen von ihnen gegengezeichnet werden. West-Berlin liegt zudem mitten in der Sowjetzone. Der militärische Schutz der Amerikaner ist für Bonn lebenswichtig. So ergeben sich für Adenauer zwei vorrangige außenpolitische Ziele. Die Rückgewinnung der vollen Souveränität und die Einbindung der Bundesrepublik ins westliche Sicherheitssystem. Am 8. Mai 1950 schlägt der französische Außenminister Robert Schuman vor, Frankreich und Deutschland sollten ihre Stahl- und Kohleproduktion zusammenlegen und einer gemeinsamen obersten Aufsichtsbehörde unterstellen. Paris will sich damit eine Mitkontrolle über die Schwerindustrie im Ruhrgebiet erhalten. Adenauer erkennt die Chance, das schlechte Verhältnis zu Frankreich zu verbessern und das Ruhrstatut zu beenden, das bislang die deutsche Souveränität über die Stahl- und Kohleindustrie einschränkt. Am 18. April 1951 unterzeichnen Westdeutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diese sogenannte Montanunion bildet die Kernzelle der Europäischen Union. Der Kalte Krieg eskaliert. Im britischen Unterhaus fordert Churchill einen Wehrbeitrag der Deutschen. Es beginnt eine jahrelange, mit großer Leidenschaft geführte Debatte und am 8. Februar 1952 fällt der Bundestag gegen die Stimmen der SPD einen Grundsatzbeschluss, der zur Gründung der Bundeswehr führt. Im Herbst 1954 werden die Souveränität der Bundesrepublik und der Eintritt Bonns in die NATO verkündet. Aus der Sicht Englands und Frankreichs bleibt die neue deutsche Armee durch die westdeutsche NATO-Mitgliedschaft unter der Kontrolle des Bündnisses. Die Planwirtschaft in der DDR kommt nicht recht voran. Die Löhne der Arbeiter sinken, aber die Normen, die sie zu erfüllen haben, steigen. Am 17. Juni 1953 entlädt sich erstmals öffentlich die Wut der Werktätigen. Es kommt zum Arbeiteraufstand. 1955 reist Adenauer nach Moskau, wo der Austausch von Botschaftern vereinbart wird. Außerdem erreicht Adenauer, dass die letzten deutschen Kriegsgefangenen entlassen werden. 10.000 haben überlebt und ihre Rückkehr wird in der Bundesrepublik mit großen Emotionen aufgenommen. Adenauer gewinnt 2 Jahre später bei den Wahlen die absolute Mehrheit. Am 13. August 1961 beginnen DDR-Bautrupps, die Berliner Mauer zu errichten. Sie riegelt den Ostteil der Stadt vom Westteil ab. Die Bundesrepublik steht gerade vor Neuwahlen. Adenauer unterbricht seinen Wahlkampf zunächst nicht. Er scheint die Dimension der Berliner Ereignisse nicht zu erkennen. Der junge regierende Bürgermeister von Berlin, der Sozialdemokrat Willy Brandt, verdammt dagegen den Mauerbau sofort. Er stellt sich auf die Seite der betroffenen Menschen und ruft die Westmächte zu Reaktionen auf. 3 Wochen später wählen die Westdeutschen. Die CDU-CSU bleibt zwar mit 45,3% die stärkste Partei, aber die SPD verbessert sich auf 36,2%. Sie hat sich 2 Jahre zuvor auf dem Godesberger Parteitag inhaltlich reformiert. Bald bekennen sich die Sozialdemokraten zur deutschen Wiederbewaffnung und zur Westbindung Bonns. Mit ihrem Kanzlerkandidaten Willy Brandt hat Adenauer nun einen Gegner, der nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft zu vertreten scheint und zudem durch die Ereignisse beim Mauerbau zu einer Integrationsfigur herangewachsen ist. Der starke Mann im Hintergrund heißt Herbert Wehner. Er treibt seine Partei zu den notwendigen Reformen, die ihr endlich die Macht in Bonn bringen soll. Neben Konrad Adenauer war der Sozialdemokrat Willy Brandt der Kanzler, der die bundesdeutsche Politik am stärksten prägte. Er war zwar nur knapp 5 Jahre Regierungschef, aber 23 Jahre lang SPD-Vorsitzender und genoss als Präsident der Sozialistischen Internationale und der unabhängigen Nord-Süd-Kommission internationales Ansehen. Vor allem für die Jugend war er in den 60er und frühen 70er Jahren der Hoffnungsträger einer neuen Politik. Für seine Friedenspolitik im Zusammenhang mit den Ost- und Deutschlandverträgen erhielt er 1971 den Friedensnobelpreis. Geboren wird Brandt in Lübeck. Sein Geburtsname ist Herbert Frahm. Willy Brandt wird erst im Exil sein Deckname, den er dann bis zum Lebensende beibehält. 1930 schließt er sich der SPD an und wird schon bald Mitglied einer linken Absplitterung, der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP. Er flieht nach Dänemark und dann weiter nach Norwegen. Dort schreibt er für verschiedene linke Zeitungen, kehrt für einige Monate als Verbindungsmann der Exil-SPD nach Berlin zurück und wird im Spanischen Bürgerkrieg Korrespondent. Nach der Besetzung Norwegens durch die Wehrmacht lebt Brandt in Schweden. Er wird norwegischer Staatsbürger. 1945 kehrt er als Zeitungskorrespondent nach West-Berlin zurück. 3 Jahre darauf ernennt ihn Kurt Schumacher zum Vertreter des SPD-Parteivorstands in der geteilten Stadt. Brandt nimmt wieder die deutsche Staatsangehörigkeit an. 1953 wird er zuerst Präsident des Abgeordnetenhauses in West-Berlin, dann 1957 regierender Bürgermeister. Die Westmächte akzeptieren stillschweigend die Existenz 2 deutscher Staaten, aber der Ärger über die ständigen deutsch-deutschen Querelen wächst. Die Doktrin der Bonner Regierung, keine diplomatischen Beziehungen zu Staaten aufzunehmen, die die DDR anerkennen, führt in eine Sackgasse. Adenauers starre Haltung droht die Bundesrepublik international zu isolieren. Den Wahlkampf von 1961 gewinnt er noch knapp. Die FDP macht ihre Koalition mit der CDU von seiner Zusage abhängig, dass er in der Mitte der Legislaturperiode zurücktreten wird. Der populäre, aber von Adenauer wenig geschätzte Nachfolger heißt Ludwig Erhard. Muff von 1000 Jahren. Erhard wird im November 1966 gestürzt und es beginnt die 3-jährige Große Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Kanzler wird der baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger und Außenminister der Sozialdemokrat Willy Brandt. Innenpolitisch werden notwendige Reformen durchgesetzt. In der Deutschlandpolitik macht sich Außenminister Brandt an die schwierige Aufgabe, die Beziehungen zur DDR zu normalisieren. Abseits der offiziellen Politik bildet sich eine neue Kraft, die außerparlamentarische Opposition, die APO. Hintergrund ist die politische Neuorientierung der jungen Generation. Sie wehrt sich gegen das Schweigen von Eltern und Großeltern über das Dritte Reich und seine Verbrechen. Zunächst sind die Proteste harmlos. Es gibt Sit-ins, Go-ins, Teach-ins. Die Hamburger Studenten begrüßen ihre Dozenten mit einem Transparent, das die Aufschrift »Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren« trägt. Die Situation eskaliert erst durch die teilweise überzogenen Reaktionen von staatlicher Seite. Im Juni 1967 besuchen der Schah von Persien und seine Frau die Bundesrepublik. Überall, wo das Herrscherpaar auftritt, kommt es zu Protesten. Als iranische Sicherheitskräfte mit Holzlatten auf Demonstranten einschlagen und die deutsche Polizei nicht eingreift, verbreiten sich Unruhen. Am 2. Juni besucht das Herrscherpaar die Deutsche Oper in Berlin. Wieder geht die Polizei mit großer Härte gegen die aufmarschierenden Demonstranten vor. Der Student Benno Ohnesorg wird von einem Polizisten erschossen. Es ist das Signal zu einer Radikalisierung der außerparlamentarischen Opposition. An den Universitäten fordern die Studenten der 68er-Bewegung neue Studienordnungen und Mitbestimmungsmodelle. Auf den Straßen liefern sie sich Kämpfe mit der Polizei. Keineswegs ist dies allein ein deutsches Phänomen. In Paris kommt es im Mai 1968 zu Straßenkämpfen zwischen Studenten und Arbeitern auf der einen und den Sicherheitskräften auf der anderen Seite, die Frankreich in eine schwere Staatskrise stürzen. In Amerika ist die Zeit der Blumenkinder angebrochen. Der Vietnamkrieg politisiert die Jugend der gesamten westlichen Welt. Aus der Studentenbewegung entwickelt sich ein radikaler Flügel, der schließlich zur Gewalt greift. Er stilisiert sich zu einer Stadtguerilla und verkündet in Flugblättern eine gesellschaftliche Revolution. Die Rote Armee-Fraktion, RAF. Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin werden zum Bürgerschreck und bald zu Mördern. Sprengstoffanschläge, Entführungen und Morde stehen auf der langen Liste ihrer Nachfolger. Führende Repräsentanten der Bundesrepublik werden auf offener Straße umgebracht. Bonn reagiert mit verschärften Sicherheitsgesetzen und strengen Urteilen. Es kommt zum sogenannten radikalen Erlass von 1972, nachdem jeder Bewerber für den öffentlichen Dienst seine Verfassungstreue nachweisen muss. Im Oktober 1969 erlebt die Bundesrepublik die längst überfällige politische Wende. Die Sozialdemokraten und die sich neu formierende linksliberale FDP bilden eine Koalition. Willy Brandt wird Kanzler und der Freidemokrat Walter Scheel Außenminister. Bildungs- und Sozialpolitik stehen im Zentrum der innenpolitischen Entscheidungen der neuen Regierung. Die neue Mehrheit bringt Bewegung in die Ost- und Deutschlandpolitik. In Erfurt und Kassel kommt es zu direkten Gesprächen zwischen Willy Brandt und dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoff. Im August 1970 schließen Bonn und Moskau einen Gewaltverzichtsvertrag. Im Dezember unterzeichnen Bonn und Warschau einen Vertrag, in dem die Oder-Neiße-Linie, also die Zugehörigkeit Pommerns, Ostpreußens und Schlesiens zu Polen, akzeptiert wird. Wenig später wird das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin verabschiedet, das den freien Zugang nach West-Berlin garantiert. Die beiden deutschen Staaten schließen Passierscheinabkommen ab, die den West-Berlinern Besuche bei ihren Verwandten im Osten der Stadt erlauben. In Bonn und Ost-Berlin richten die DDR und die BRD ständige Vertretungen ein. Wirtschaftsabkommen sollen der DDR helfen, ihre bedrückende ökonomische Lage zu verbessern. Im Juni 1973 wird der Grundlagenvertrag abgeschlossen, der im Prinzip die Existenz von zwei deutschen Staaten anerkennt. Beide deutsche Staaten werden Mitglied der Vereinten Nationen in New York. Wir sind das Volk. Die sozialistische Planwirtschaft der DDR vermag in keiner Phase das Wunder zu vollbringen, das Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft mit der tatkräftigen Wirtschaftshilfe aus den USA auf den Weg gebracht hat. Der sozialistische Schein hält der Wirklichkeit nicht stand. Die Menschen fühlen sich gefangen in ihrem Land und antworten mit Flucht oder Resignation. Die Geschichte der DDR verläuft nicht gleichmäßig. Es gibt Versuche des Neuanfangs in der Wirtschaftspolitik. Tauwetterperioden für die Literatur und die Künste. Aber all diese Öffnungen werden rigoros gestoppt, sobald sie die Alleinherrschaft der Partei in Frage stellen. Walter Ulbricht wird 1971 entmachtet. Sein Nachfolger ist Erich Honecker. Der neue Generalsekretär ist nicht minder betonköpfig als sein Vorgänger. Viele Künstler und Intellektuelle verlassen das Land. Die immer schwieriger werdende Wirtschaftslage in der DDR zwingt Honecker jedoch, sich in den Verhandlungen mit der Bundesrepublik geschmeidiger zu zeigen. Er braucht die Kredite aus Bonn, um einen Zusammenbruch der DDR-Volkswirtschaft aufzuhalten. Die alternde Führungsriege um den Generalsekretär erkennt weder die Zeichen der Zeit noch die Signalwirkung, die ab 1985 von Gorbatschows Reformen in der Sowjetunion ausgeht. Nach dem Zusammenbruch des Regimes soll Honecker sich vor Gericht für den Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze verantworten. Der Prozess wird aber wegen der schlechten Gesundheit des Angeklagten eingestellt. Honecker siedelt 1993 nach Chile über, wo der an Krebs Erkrankte am 29. Mai 1994 stirbt. Willy Brandt tritt im Frühjahr 1974 zurück. Sein Nachfolger Helmut Schmidt setzt die Ost- und Deutschlandpolitik fort und erweist sich als ökonomisch versierter Regierungschef, der das Land durch schwierige weltwirtschaftliche Entwicklungen steuert. Er setzt sich angesichts der erneuten Raketenaufrüstung Moskaus für eine entsprechende Antwort der NATO ein. Proteste in der SPD und Massendemonstrationen sind die Folge. Die sich aus der 68er-Bewegung entwickelnden Grünen stellen sich an die Spitze der Raketengegner. Seit 1980 sind sie eine Bundespartei, in der sich die Anhänger der Friedensbewegung und die Atomkraftgegner sammeln. Mittlerweile hat auch die CDU den nach der Adenauer-Ära längst fälligen Generationswechsel vollzogen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl ruft die geistig-moralische Wende aus und trifft damit die Stimmung der Konservativen. Als 1982 die Koalition von SPD und FDP auseinanderbricht und die FDP sich aufs Neue umorientiert, geht der Lotse Helmut Schmidt von Bord. Am 1. Oktober 1982 wird Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Zunächst hat der neue Mann im Kanzleramt es schwer, die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Die Schmiergelder des Flick-Konzerns an zahlreiche Politiker schaden überdies dem Image der Regierung. Bei den Bundestagswahlen von 1987 verliert die CDU-CSU dann auch 4,5%. Die Wende für Kohl kommt aus Moskau. Michail Gorbatschow versucht das kommunistische Regime durch Glasnost und Perestroika, durch Offenheit und Umgestaltung zu retten. Es ist zu spät. Das sowjetische Imperium bricht auseinander. Für die DDR-Führung ist das eine Katastrophe. Die Bürger beginnen, öffentlich Fragen zu stellen. Kirchliche Protestgruppen und Bürgerrechtsbewegungen sammeln sich und werden zu einer Bedrohung für die Politgrößen. Als die Führung versucht, das Ergebnis der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 zu fälschen, bricht ein Sturm los. Die Zahl der Ausreiseanträge ist in den letzten Jahren steil angestiegen. Allein vom 1. Januar bis zum 30. September werden jetzt 161.000 Anträge gestellt. Urlaubsreisende nach Ungarn oder in die Tschechoslowakei, die sich in den Sommermonaten zu Zehntausenden dort aufhalten, wollen nicht mehr zurückkehren. In den Botschaften der Bundesrepublik von Prag und Warschau, aber auch in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin suchen Tausende Zuflucht. Am 2. Mai öffnet Ungarn seine Grenzen. Am 25. August sagt die Budapester Regierung zu, DDR-Flüchtlinge ungehindert ausreisen zu lassen. Ende September gehen über 30.000 Menschen über die Grenze nach Österreich. In der deutschen Botschaft in Prag verkündet Außenminister Genscher am 30. September, dass die dort ausharrenden 6.000 Flüchtlinge in den Westen ausreisen können. Das SED-Politbüro stürzt Honecker und setzt Egon Krenz als neuen Generalsekretär ein. Aber die Protestlawine ist nicht mehr aufzuhalten. An den legendären Montagsdemonstrationen nehmen schließlich Hunderttausende teil. Sie rufen »Wir sind das Volk« und bald darauf »Wir sind ein Volk«. Der Regierung bleibt nur die Alternative, Gewalt oder Zurückweichen. Am Abend des 9. November 1989 tritt nach einer Sitzung des Zentralkomitees dessen Mitglied Günter Schabowski vor die Kameras und erläutert ein neues Reisegesetz. Auf die Frage, ab wann das Gesetz gelte, antwortet er: sofort, unverzüglich. Abertausende, die diese Worte im Fernsehen gehört haben, steigen in ihre Autos und fahren zu den Grenzübergängen. Die Tore öffnen sich, die Massen strömen in den Westen. Die DDR geht unter. Für die Menschen ist es wie ein rauschendes Fest. In Verhandlungen mit Gorbatschow und den Westmächten gewinnt Kohl die Zustimmung aller vier Siegermächte für eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Es gelingt ihm sogar, Moskau gegen die Zahlung eines Milliardenbetrages die Zustimmung für einen sowjetischen Truppenabzug aus der DDR und den Beitritt Gesamtdeutschlands zur NATO abzuringen. Mit dem deutsch-deutschen Vertrag tritt die ehemalige DDR der Bundesrepublik bei. Der Tag der Vereinigung wird von der Volkskammer auf den 3. Oktober 1990 gelegt. Helmut Kohl verspricht den neuen Bürgern im Osten blühende Landschaften. Und seine westlichen Wähler beruhigt er mit dem Hinweis, die Kosten der Wiedervereinigung könne der Steuerzahler aus der Portokasse begleichen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Innerhalb weniger Jahre ist die marode Industrielandschaft der ehemaligen DDR zerschlagen. Wo einst Hunderttausende ihr Geld verdienten, verschandeln bald Industrieruinen die Landschaft. Städte mit Arbeitslosenquoten von 25% sind Ende der 90er Jahre keineswegs die Ausnahme. Der Westen der Bundesrepublik erlebt zunächst eine konjunkturelle Scheinblüte. Kohl feiert sich als Kanzler der Einheit und Euromacher. Überfällige Reformen des Sozialsystems werden nicht begonnen. Die Bildungspolitik verliert sich in föderalen Machtkämpfen. Die Milliarden, die vom Westen in den Osten transferiert werden, versickern vielfach in Prestigeobjekten und sind der Preis für die unmittelbar nach der Wende gemachten Geld- und wirtschaftspolitischen Fehler. Auch im Westen beginnt der Arbeitsmarkt in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zu kollabieren. Kranken- und Rentenkassen leeren sich. Die Verschuldung des Staatshaushalts erreicht neue Rekordhöhen. Helmut Kohl verliert folgerichtig 1998 die Bundestagswahlen. Rot-Grün sind die neuen Farben der Macht. Der Sozialdemokrat Gerhard Schröder wird Kanzler, sein Außenminister ist Joschka Fischer vom Bündnis 90 Die Grünen. Geschichte kennt kein Ende. Über viele Jahrhunderte hinweg haben die Deutschen nicht ohne Selbstmitleid alle Krisen und Kriege, Niederlagen und Demütigungen auf die anderen geschoben. Im letzten halben Jahrhundert nahmen die Westdeutschen, nicht ohne Hilfe kluger Siegermächte, ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Bürger im Osten, deren Weg nach 1945 erheblich schwieriger war, machten die einzige erfolgreiche Revolution der Deutschen. Darauf können wir stolz sein und nicht auf so abstrakte, pathetische und letztlich inhaltsleere Begriffe wie die Nation. Die deutschen Beiträge zu einem gemeinsamen Europa sind beachtlich gewesen. Es waren Schritte, die auch ihre Republik stabilisiert haben. Aber um den Erhalt der Demokratie müssen die Bürger immer kämpfen. Das gilt für jede Generation.